Und diesmal gucke ich, ob Opa aufnimmt. Nicht, dass wir nächstes Mal wieder feststellen, oh, scheiße, wir haben wieder nicht aufgenommen. So, was jetzt? Bist du weit, oder? Schon lange. Naja, ich muss jetzt mal... So. Ach, jetzt labert er wieder, ne? Ja, ja. Ich drück die Sterntaste. Habe ich diese gedrückt? Bin ich jetzt live? Oh, das ist cool. Das wusste ich gar nicht, dass das auch geht. Ich glaube, jetzt sind wir live, ne? Ja, sieht so aus. Da ist... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir live sind. Steht auch jetzt live. Jo, sieht passt. Gut aus. Irgendwann wird sich schon einer melden, der zuhört. Ich glaube sowieso, dass die meisten erst um 8 kommen werden. Wir fangen einfach leicht an. Was soll's. So. Diesmal hatte ich dir noch erzählt, habe ich noch reingeschrieben. Wir stellen die Gäste wohl, glaube ich, doch besser vor. Weil wenn wir live machen, dann ist natürlich gut, wenn die Leute wissen, wer da ist. Dann können sie sich überlegen, ob sie da was fragen wollen oder nicht. Okay. So, heute haben wir Cooling 75. Wenn ich das, das ist das Einzige, was ich mir nicht aufgeschrieben habe. Aber ich weiß noch auswendig. Cooling 75 ist richtig, ne? Jo. Den haben wir heute zu Gast. Viel gewünscht, ein Newbie. Aber bevor wir mit unserem Gast anfangen, wollen wir ja erstmal, ich muss mal gucken, ob wir alle gleich laut in etwa sind. Ja, sieht ganz gut aus. Wollen wir erstmal mit unseren Kommentaren vom letzten Mal anfangen. Du möchtest jetzt einen Videopodcast machen. Das hat Reveling Jack gesagt, ja. Fand ich gut, er ist echt mutig, der Junge. Aber ich glaube, dafür sind wir wirklich zu hässlich. Das sollten wir lassen. Außerdem über die Extra-Karten wäre das Ding jetzt auch, glaube ich, ein bisschen überfordert. Von daher, naja. Was haben wir noch? Düsteres Bild. Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Da wollen wir ja dran arbeiten. Ich weiß nur nicht, wie sein Name ausgesprochen wird. Schosch? Jo, Schosch 3000. Jo. Dann müsste eigentlich Englisch sein. Ach, egal. Schosch 3000. Was haben wir denn noch? Achso, der freute sich, dass wir auf die Hörerkommentare eingehen. Naja, also ein bisschen Höflichkeit, Reste haben wir ja auch noch, also von daher. Und ganz brav und ohne Brummen wollte er das nicht haben. Ja, das mit dem Brummen, bin ich überzeugt, kriegen wir immer wieder hin. Also meckern, wenn du schon nichts sagst, fällt mir doch meistens was ein, von daher. Was haben wir noch? Zweitliebster Podcast. Ja, das ist gut. Uns müssen ja auch noch Ziele bleiben. Weiteren Hörer für die Zukunft, Team Luki. Ja, herzlich willkommen, Team Luki. Ich weiß gar nicht, ob einer da ist. Ne? Noch hat sich keiner gemeldet da, ich weiß auch nicht so genau. Aber eigentlich müsste es live sein. Kann ich das irgendwie ausprobieren? Nein, ist egal. Das hören wir aber natürlich gerne, dass wir einen weiteren Hörer haben. Und die Kritik auf iTunes, die hat er tatsächlich nochmal überarbeitet. Ich meine, die ist nicht wirklich positiver geworden. Aber er hat uns irgendwie einen Stern mehr gegeben. Fand ich echt, also scheißegal, was er geschrieben hat, aber ich fand es aber cool, wenn man seine Meinung auch mal revidiert und das hinschreibt, viel stark. Auch wenn es, wie gesagt, nicht unbedingt positiver geworden ist, aber immerhin einen Stern mehr, wobei mir die Sterne ehrlich gesagt, naja, okay, also mein ist es nicht. Ich glaube, das ist mein Handy jetzt oder was. Bin ich wieder der Einzige, natürlich. Ja, klar. Spikeman lockt gerade. Wieso lockt Spikeman? Und wieso hat er den gefunden? Habe ich so lange gesucht. Und wieso hört er uns nicht zu? Das ist so eine Frechheit. Das muss ich mal eben in was? In Flugmodus? Ach, scheiße, man, dass sein Handy nicht umgehen kann. So. Aus ist das Ding. Was haben wir noch? Du wolltest was zur Strickleiter sagen? Schon wieder? Zur Strickleiter, ja. Weil es kamen doch ein paar Mails tatsächlich, die sich sehr für die Strickleiter interessierten. Hattest du die nicht letztes Mal schon verlinkt? Ja, aber nur die Leiter selber. Ich glaube, die Leute haben so ein bisschen falsche Vorstellungen von dieser Strickleiter. Also mit Strickleiter klettern heißt weder, dass das billiger wird, im Gegenteil, das kostet so annähernd das Gleiche, noch heißt das, dass das Klettern einfacher ist. Wie wir wissen, ist das eigentlich schwieriger, weil man sich nie im Seil hängen lassen kann, sondern, ja, wie sage ich das? Man muss immer sein ganzes Gewicht halten. Ich weiß, wovon ich rede. Deswegen gehst du ja auch mal, wenn es über 10 Meter werden. Also wer auf so eine Strickleiter Bock hat, der soll sich das echt überlegen. Das ist zwar was Ausgefallenes, aber das ist auf keinen Fall einfacher als normales, richtiges Klettern. Das wollte ich gesagt haben, ja. Weil man braucht die Sicherung und alles. Ja gut, viele werden bei Strickleiter einfach an zwei Seile und ein paar Stöcker dazwischen denken. Ja, genau. Das, was wir hier nutzen, sind halt Drahtseile mit kleinen Metallstreben, die gerade mal etwas breiter sind als ein einzelner Schuh. Ja. Ja, geht etwas anders Daumen hoch als auf so einer Spielzeugstrickleiter. Ja, und die scheiß Leiter kostet 120 Euro, glaube ich, in der günstigsten Variante im Internet. Also das ist nicht billiger als normales Klettern. Das, ja, für 10 Meter, und man kann sie ergänzen, also aneinander hängen. Ja. Frag dich nur, wie viele. Also ich habe mal von jemandem gehört, der hier wohl schon mit 3 Leitern unterwegs war, also 30 Meter Leiter. Das finde ich aber auch schon. Also mit 20 fand ich das schon gut, aber naja, wir haben mit 10 angefangen, fanden das nett, ja, jetzt sind wir bei 20. Wir üben, wir kommen höher. Und das letzte, achso, irgendwer schrieb an, der impulsive Jörg, das ist, ich möchte mich nochmal bedanken für diese nette Ausdrucksweise. Man hätte es ja auch gemein schreiben können, also das ist eine wirklich nette Formulierung. Und dann haben wir die Kommentare eigentlich auch so im Großen und Ganzen durch, oder hattest du noch irgendwas extra? Nö, das, was ich extra habe, da kommen wir hinterher erst zu. Ja, wir wollen ja auch mit unserem Gast anfangen, bevor der einschläft. Und jetzt haben wir ja auch 10 vor 8, jetzt können wir auch langsam anfangen, jetzt sind die ersten vermutlich. Obwohl, wie gesagt, heute ist scheinbar kein Zuhörer da, man sieht es nicht. Da steht zwar jetzt live, aber irgendwie traue ich dem Ganzen nicht. Aber andererseits, nee, da steht doch meine Sendung, ne? Ja, steht doch live, also passt. Eigentlich müsste es passen. Ja, das da drüber ist ja von mir geschrieben. Nee, jetzt live, ja, nee, müsste passen. Okay, kommen wir zum Fragebogen. Du fängst heute mal an. Gut, hatten wir jetzt gesagt, Cooling 75 haben wir hier. Recht neu dabei. Wie bist du zu diesem Hobby gekommen? Ja, das ist über einen Kumpel gelaufen. Der hat mir das gezeigt. Der hat mich am 3. Oktober letzten Jahres dazu überredet, mal mitzukommen. So auf den Sonntag, auf den Nachmittag. Ja, ein paar Tage vorher hat er halt gefragt, kennst du eigentlich Geocaching? Habe ich gesagt, ja, kenne ich. Habe ich aber noch nie gemacht. Würde mich mal interessieren. Und hat er mir das halt erzählt, dass er das macht. Und war ich interessiert. Und dann haben wir da mal eine Runde gestartet. Mhm. Wie kommst du zu dem Namen? Cooling 75? Den habe ich mir schon vor Ewigkeiten mal. Das ist so mein Nickname im Internet überall. Ja, das geht, glaube ich, ganz vielen so. Ja. Das kommt bei mir auch so zustande. Der ist so Standard. Das heißt, wie hat das bei euch ausgesehen? Er hat ja vielleicht so ein Listing in die Hand gedrückt und ihr seid losmarschiert? Oder? Ja, er hat so ein Navi und da hat er mir gezeigt, wie das geht. Hat er den nächsten Cache gefunden oder gesucht, wo der nächste ist bei uns. Hat mich zu Hause abgeholt, hat dann gesagt, da und da müssen wir hin, sind wir dann hingefahren und dann haben wir so, das war glaube ich ein Multi mit 2 Stationen und das hat er mir dann gezeigt und dann sind wir dann hingefahren und haben das die erste Station gesucht. Stark. So was für ein Navi hat er, ja? Garmin, ich glaube 450. Aber schon so ein Auto-Navi, kein ja, Handy oder so Geschichte. Ne? Genau. Wie alt bist du jetzt? Ich bin gerade 23 geworden im Dezember. Ja, dann nochmal Glückwunsch nachträglich. Ja, danke schön. Wieso Cooling 75 da? Wie kommst du auf die 75? Ich hätte jetzt auf die. Ne? Da fragen wir ganz viele nach, also wenn sie den Namen so irgendwie hören, aber es ist einfach nur so, ich brauchte mal irgendwo, war der Nickname schon mal Cooling, nur Cooling vergeben. Ach so, okay, eine Zahl. Heute brauchte ich eine Zahl und 75 ist halt so eine relativ, so Dreiviertel. Ja, beim Cashen eigentlich ziemlich üblich, das Geburtsdatum dann dran, ne? Wenn ich überlege, die wir kennen, da sind einige, die das machen. Ja. Wie viele Caches hast du jetzt gefunden bis heute? Also grob. Grob ist gut beim Jubi. Auf 100 genau hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ich glaube, ich bin jetzt bei 158 oder 157. Ja, aber trotzdem, das ist schon für 3 Monate? Oktober? Achso, 3,5, ja. Na gut, heute ist oh, guck mal, jetzt endlich wissen wir, wie ist das einer zu. Och nee, der Sandmann. Der Sandmann, das Brummen bin ich, Mensch. Nee, aber das ist ja dann, na gut, 50 Stück im Monat ist aber eigentlich. Ich darf jetzt nicht wieder den Nusscacher sagen, sonst heißt das wieder ich würde das. Ja, schon ein guter Einstieg. Also ich glaube, ich habe so mit 20 im Monat angefangen. Ja, aber Moderator. Zeit, ne? Wie oft ist das los gewesen, so im Schnitt? Ja, im Schnitt, das ist wie gesagt, der Kumpel, der mir das gezeigt hat, der ist ja öfter mal auf Reisen. Mhm. Und dadurch hab ich halt am Anfang ziemlich viel gemacht und dann eine Zeit lang gar nichts mehr und dann zwischendurch wieder ein paar alleine. Also momentan jetzt über Weihnachten habe ich kaum welche gemacht. Nur ein paar mit der Familie, um denen das mal zu zeigen. Ja gut, bei dem Wetter so, jetzt ist natürlich... Ja, das ist natürlich auch. Ja, kann ich nachvollziehen. Bist du mit einem eigenen Gerät unterwegs? Ja, ich benutze mein iPhone dafür. Mhm. Nein, ein iPhone-Cacher. Ja, noch. Ja. Wieso, soll es doch mal alles werden? Oder? Ja, ich möchte mir gerne auch so einen Garmin holen. Wie war denn jetzt die Erfahrung so bisher mit dem iPhone? Hast du es gut finden können oder auch mal so richtig daneben gelegen oder... Also das ist so ein Running Gag, hätte ich fast gesagt. Weißt du, also iPhone-Cacher waren, ja klar, in der Übergangsphase, die alten Cacher, in Anführungszeichen, laufen alle mit diesen Outdoor-Geräten rum, dann kamen die ersten Handy-Cacher und das war dann schon fast so ein abwertendes Wort, so iPhone- oder Handy-Cacher. Ja. Deswegen frage ich, also wie sind da die Erfahrungen? Bei dir hast du da gut gefunden oder eher... Wenn es um normale Caches geht, also so normale Tradis oder Multis, wo du einfach die erste Station finden musst, sozusagen, ist eigentlich ziemlich einfach, also ziemlich genau auch, finde ich. Ja, das ist die Frage. Also genau, also wenn ich mit meinem Kumpel da cachen gehe, das ist immer, hält sich die Waage. Mal ist er da ein bisschen dichter dran, mal bin ich ein bisschen dichter dran. Was ist das für ein iPhone? Welches? 4. Nicht 4S, oder? Nein, nur 4. Okay. Hast du schon einen Cache versteckt? Nee, noch nicht. Ach, Link ist auch da, guck. Hat genug eingekauft. Hast du vor, eins zu verstecken? Ja, ich bin die ganze Zeit schon überlegen. Nur das Problem ist, das muss halt auch gewartet werden. Und wenn man dann mal die Zeit... Man muss halt immer konstant dabei bleiben. Also ich lobe schon mal, dass du überhaupt drüber nachdenkst, ganz ehrlich. Also nee, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber viele, habe ich das Gefühl, denken nicht wirklich drüber nach, dass man die auch pflegen muss. Also das fällt mir dann immer wieder auf. Von daher finde ich das schon mal einen guten Ansatz, da auch sich Gedanken drüber zu machen, dass man das pflegen muss. Und wenn es, was soll es werden, wenn? Ne, der erste, würde ich sagen, Tradi zum Anfang. Ich gebe dir einen Tipp, schreib nicht rein, mein erster Cache. Ne, das habe ich auch nicht vor. Okay, es gibt also Leute, die filtern das aus. Ja, ne, ich habe mir schon Gedanken gemacht, also es gibt schon weitere Gedanken, ob ich vielleicht in meinem Heimatort so eine kleine Runde mache oder sowas, dann mit abschließendem Final oder so. Wo wohnst du denn? Adel. Ah, okay. Ich hatte extra mir einen Cache da bei euch in der Gegend gesucht, damit wir einen so in der Nähe von Marco finden, der jetzt nicht von Hamburg hierher fahren muss. Aber Arten sind, da liegen ja auch einige oben, ne? In Arten sind direkt sind nur drei. Beziehungsweise, da sind jetzt welche dazugekommen. Zwischen Arten und Buxtehude liegen zwei. Oder sind zwei Neues. Ja, das ist natürlich auch eine schöne Ecke. Da kommen nicht ganz so viele Leute hin. Da halten die Caches etwas länger. Also in der Stadt sieht es echt nicht ganz so schön aus, finde ich. Also ich fahre lieber nach Buxtehude mal raus, wenn da neue Caches liegen, als nach Hamburg rein. Ja, das glaube ich. So, was kommen wir denn? Und was du auch nicht reinschreiben solltest, ist neben mein erster Cache, die Koordinaten sind vielleicht nicht so gut, weil sie mit einem iPhone ermittelt wurden. Auch das filtern manche Leute schon raus. Also ja. Ordentlich einmessen, dann machst du dir gleich Freunde. Also wirklich Freunde. Ja. Warst du schon mal auf einem Event? Nein, noch gar nicht. Hast du das vor? Ja, ich weiß noch gar nicht so recht, was ich mir darunter komplett so vorstellen darf. Also das ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich, wie gesagt. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich wäre dem nicht abgeneigt, wenn ich da Zeit zu finden würde. Also eigentlich kann man noch nicht mal so richtig was erklären. So, es gibt meistens diese Stammtische, dort treffen die Leute sich wirklich und unterhalten sich über die Caches aus der Umgebung. Da kriegt man auch mal manchmal ganz gute Tipps, welche echt interessant sind. Dafür lohnt sich das allemal. Da werden durchaus auch mal Koordinaten ausgetauscht für Mysteries oder ähnliches. Nein. Ja, da kommt der Blitz vom Himmel oder schlägt. Natürlich mich. Nicht, es gibt dezente Denkanstöße. Ja, es gibt Denkanstöße in Form von Zahlen. Da gibt es natürlich welche so themenbezogen, wie jetzt, wo ich sagte, in Lüneburg mit Joffrey da, das ist halt Taschenlampen. Da ist also wirklich, da wird die Nacht zum Tag gemacht. Ja gut, 300, 400 Leute, da geht natürlich auch was ab mittlerweile. Und dann gibt es noch die großen Mega-Events. Das ist völlig abgefahren. Also ich finde die, wie formuliere ich jetzt wieder, ohne dass mich einer beschimpft, ich finde die so bescheuert, dass sie schon wieder gut sind. Da treffen sich 500 Leute, die alleine eigentlich im Wald rumlaufen wollen und ja, über 500 Leute. Wir waren in Köln, 2.500, aber die ganze Stadt war voller Kescher. Also das ist echt abgefahren. Also ich glaube, ich habe sowas schon mal gelesen. Also mit so Busreisen gibt es da auch. Ja. Hat meine Frau mitgemacht. Das habe ich mal gehört, genau. 14 Stunden oder was die gefahren sind. Ja, genau. 4 oder 5 Länder-Tour. Ach, ich weiß nicht. Also das war schon absurd. Das hat mit Cashen eigentlich gar nichts zu tun. Aber das ist, wie gesagt, so absurd, dass es schon wieder interessant ist. Weil einfach diese Logistik, die dahinter steckt. Ja. Da gab es ja verschiedene Sachen. Es gab ja die Bustour, was Louis Seifer organisiert hatte, zum Event hin gemeinsam mit dem Busfahren. Stimmt. Und dann gab es ja die Rundtour, die Heike mitgemacht hatte, vom Event aus einmal die Runde durch verschiedene Länder. Mhm. Ja, aber auch das ist natürlich schon recht eigenwillig. Ne? Also wie du schon sagtest, die Leute, die eigentlich alleine oder in kleiner Gruppe durch den Wald laufen. Wie gesagt, durch zig Länder da gegurkt. Also ja, aber es war schon wieder, es war trotzdem ein Erlebnis dann. Also dieses ganze, das ganze Ding zusammen war da schon wieder, das war schon, das hatte was von Happy. Also Cashen hatte das nicht mehr viel. Die paar Caches, die da rundherum lagen, wenn du da hinkamst, dann stehen da halt schon 50 Leute vor dir und du musst mal fragen, wo die Dose war, weil wenn du so zuletzt als Letzter da stehst, hast du die in der Hand, weißt nicht mehr, wo die überhaupt herkam. Nee, das ist schon, sollte man mal gemacht haben, kann ich empfehlen. Also für die Nähe hier, wenn du mal eins mitmachen willst, ist meistens HCT. Das kommt, glaube ich, wie heißen die Hamburger Cacher? Hamburger Cache Team. Team? Ja, ich glaube, Hamburger Cache-Team. Ja. Aber das hat nichts, also das ist einfach in Hamburg, deswegen heißt das so. Und das ist aber so, was hier in der Umgebung das dichteste ist, was von der Größe her so 50 Leute bis 100 Leute vielleicht ist. Okay. Also wo man echt gut mal hingehen kann, um so mal die Leute überhaupt kennenzulernen. Und ansonsten gibt es ja im Sommer in Leipzig das Mega. Aber sowas muss man echt planen, das geht ja meistens über 2-3 Tage. Also da muss man das Wochenende schon vor Ort verbringen, sonst lohnt das nicht so. Ja. Auf deinem iPhone hast du sicherlich Software zum Cachen. Was nutzt du da? Ja, es gibt dieses, das genau heißt, weiß ich gar nicht, Toolkit, Geocaching Toolkit. Mhm. Kannst du zum Beispiel peilen. Das ist ganz, ganz nützlich eigentlich. Das hätte ich auch noch als vorhin, als zu der Frage, ob man iPhone mit einem normalen Navi irgendwie vergleichen kann. Das ist teilweise schwierig, wenn man nicht nur Tradis macht, sondern irgendwie ein Multi nimmt und dann Koordinaten suchen soll beim Multi. Und dann einfach zum Beispiel Google Maps nimmt und Google Maps liegt gerne mal, also ich habe es gehabt bei das waren glaube ich 100 Meter daneben oder so. Und dann habe ich zu Hause Bing Maps, also von Microsoft genommen und das lag genau drauf. Das lag genau da, wo der auch war. Ja, das ist Glückssache. Also ich habe bei mir manche Caches, da schaue ich hinterher nochmal rein in der Kartenansicht, wo die dann da gelistet werden, nicht, dass ich mich da irgendwo grob verhauen habe. Also manchmal stimmen die auf den Meter genau, diese Karten, und manchmal ist man nur 2-3 Kilometer weiter und es haut völlig daneben. Das soll besser geworden sein, Google Maps, habe ich jetzt gehört, aber also man soll sich nicht drauf verlassen. Ja, das hängt wohl stark von der Perspektive ab, wie das Foto aufgenommen wurde. Es wird ja nicht immer genau von oben geknipst, sondern irgendwie schräg und dann über den Rechner wieder gerade gezogen. Und so wirkt das dann auch, ja. Ja, das sieht dann schön schräg aus hinterher. Also Google Maps kannst du so zur Vorbereitung für einen schweren Cache sicherlich mal nutzen, wenn das ein Multi ist, wo man den Zugang nicht so genau kennt oder so. Also zu vermessen, da wäre ich auch äußerst vorsichtig. Ja, Namen in die Runde, das Grüne wünschen wir auch. Welche Internetseiten benutzt du denn sonst noch so? Also jetzt zum Thema Cachen. Also Foren, Blogs, Podcasts, da gibt es ja... Wie viel kennst du denn überhaupt? Bisher Open Caching habe ich mal kurz angeguckt. Ja, ganz schnell wieder ausgemacht. Nicht so? Nö, nicht wirklich. Ich habe mir die App, glaube ich, auch mal drauf installiert. Die haben schon eine App? Ach ja, doch, Open doch, stimmt. Cachen, ja. Schrotti macht da ganz viel, ja. Yeah. Mhm. Aber ich glaube, der nächste Cache war irgendwie 50 Kilometer entfernt oder sowas. Also... geocaching.com ist meine... Nee, dann hast du aber irgendwas falsch gemacht. Warst du bei opencaching.de oder opencaching.com? Oh, das weiß ich. Also ich auf der Website, ich habe die App auf dem Android-Handy benutzt. Ist das von Garmin? Also es gibt zwei. Es gibt opencaching.de. Ja. Das ist so eine wirkliche Open-Source-Plattform, also wo das wirklich... Das haben Geocacher gemacht. Und da findest du, weiß ich nicht, die Hälfte von GC.com vielleicht. Und was ist so... Ich wollte mal kurz im Market gucken, Ach so. Welche App das ist. Und da gibt es noch opencaching.com. Das ist von Garmin selber so eine Seite. Und die ist wirklich eine Totgeburt. Also die nimmt keiner an. Die kannst du kaum vernünftig benutzen. Die taucht einfach nicht viel. Und dieses opencaching.de, ich bin da jetzt nicht der Fan von, weil ich da mit den Caches nicht so gute Erfahrungen gesammelt habe. Aber die Seite selber ist schon okay. Also die ist sauschnell, weil nicht so viel Grafik drauf ist. Und die Caches, wie gesagt, sind natürlich lange nicht so viel da. Da gibt es nur Geocaching.com, das muss man schon klar zugeben. Ja. Terra Caching oder so kennst du vermutlich gar nicht, ne? Ne, habe ich nie gehört. Mhm. Aber Geocaching.com bin ich halt zugekommen, weil der Kumpel, der mir das gezeichnet hat, der hat auch schon Open Caching benutzt. Aber da landest du trotzdem als erstes bei Geocaching.com. Das ist einfach mittlerweile so, das kennen alle, das wissen alle, von daher. Ist das die hier? Ja, genau. Ja, das ist von Garmin, ja. Okay, dann erklärt sich das auch mit den 50 Kilometern. Ja, dann ist das. Dann, wenn man bei uns, ich sag mal, von Abensen aus, würde ich mal schätzen, liegt ein ganzer Batzen etwa 25 Kilometer entfernt. Das ist dann nämlich das Hamburger Gebiet. Da findest du unter opencaching.de einige. Aber ich sag mal so, Raum Buxtehude, Abensen, da ist eigentlich nichts los. Ja. Das ist ziemlich weiß dort. Ja, stimmt. Wie heißen die anderen hier? Terra Caching ist ja noch dünner. Aber die sind auch gerade so im Umbruch, kann man schwer was zu sagen, wie sich das entwickelt. Und gibt es noch wen? Es gibt immer noch Navi-Cache. Das halten ja alle immer noch für ein Fake von Radio Scout. Das ist eine Plattform, die gab schon 2002 oder so. Und man hat so das Gefühl, die läuft auf irgendeinem Webserver vor sich hin und die haben sie vergessen abzuschalten. Da meldet sich keiner, da passiert nichts. Du kannst aber immer noch loggen und alles. Das ist echt, ziemlich großartig. Ja, man kann ja nicht die Punkte da einfach löschen. Das geht ja nicht. Kannst du aber auch was, ich weiß gar nicht, was man da. Viel konnte man auf der Seite nicht machen. Aber sie funktioniert noch. Er hat bestimmt Radioscout gekauft. So, was haben wir als nächstes? Wobei, du schreibst da vorgeschrieben, nicht bei Newbies. Doch, wie es weitergehen wird, ist ja trotzdem interessant. Wie es jetzt richtig losgeht. Ja. Ob du, aber hast, was das schätzt du, wenn das, ich meine, jetzt, das wäre natürlich auch nicht danach, aber wenn so früher kommt, wird das eher intensiv oder wird das eher so ein Hobby wie jetzt planen, so also 150 in drei Monaten oder in welche Richtung wird das gehen? Ja, dadurch, dass ich ziemlich viel mit diesem Kumpel zusammen mache oder auch gemacht habe bisher, also im Frühjahr auf jeden Fall mehr, weil das Wetter halt einfach besser ist, man geht mal öfter raus und es ist wirklich so, keine Ahnung, es ist halt wirklich entspannt, also es ist für mich ja wirklich schöne Hobby, Freizeitbeschäftigung zum Entspannen, zum Runterkommen. Man sieht neue Sachen, man sieht neue Landschaften und so weiter. Mhm. Ich finde das echt cool und das ist halt... Aber jetzt insgesamt mehr zum Runterkommen oder soll es auch mal in die Richtung anstrengende Caches gehen? Och, der Teufel ist auch da. Naja, Anstrengung beim... Also körperliche Anstrengung heißt ja nicht, dass man dabei nicht auch runterkommen kann. Also natürlich, anstrengende Caches, so Klettersachen, also Klettercaches habe ich jetzt, wie gesagt, auch noch nie gemacht. Na gut, das muss ja auch erstmal Klettermaterial haben, also so jetzt... Ja, natürlich, klar. Aber solange es mir Spaß macht, habe ich auch kein Problem damit, mich dabei irgendwie anzustrengen, zu verausgaben oder so. Kletterkurs so kann man ja machen, ist hier sogar in der Nähe manchmal möglich. Ich glaube, oben beim Kickeberg haben sie mal ein Angebot, ne? Irgendwas war da mal, oder ein Kletter-Event. Das gibt es ja immer noch. Beim Kickeberg ist doch so ein Hochseilgarten. Ja, irgendwie lernen kann man das da. Und da gibt es auch ab und zu Kurse für Seilklettern. Oh, jetzt haben wir schon 6 Hörer. Ich muss mal eins kurz am Rande erwähnen. Stimmt, wir haben um 20 vor angefangen. Weil wir dachten, die Kommentare sind nicht so spannend und wir wollten einfach nicht 20 Minuten sitzen, sonst schlafen wir ja weg, bevor wir anfangen. Von daher, stimmt, wir haben schon angefangen, müsst ihr mit leben. Nächstes Mal sind wir pünktlicher. Oder wir kündigen es früher an, mal gucken. Was kommen wir, wo sind wir denn? Ich komme nicht ganz durcheinander heute. Aber was hältst du von Wettbewerben? Kennst du überhaupt Wettbewerbe schon vom Cachen? Nee, gar nicht. Was würdest du davon halten, wenn das kommt? Ich weiß nicht, nö, das ist... Ich habe übrigens nichts gesagt, kein Zeichen gemacht und auch nicht beeinflusst. Ich muss das mal dazu sagen, weil die Leute meckern immer, dass ich den Leuten schon die Antwort vorgeben würde. Habe ich jetzt nicht getan. Nee, Wettbewerb, ich weiß nicht. Ich sehe es als Hobby und man kann da natürlich irgendwie einen Wettbewerb draus machen und wer das möchte, soll das machen, aber ist jetzt nicht so mein... Also realistisch gesehen gibt es schon einen gewissen Wettbewerb. Also es heißt zwar immer, die Zahlen zählen nichts, aber warte, bis du eine Weile dabei bist, dann wirst du merken, dass die Zahlen schon... mit das Wichtigste sind den Leuten. Das ist einfach so. Also nicht das Wichtigste, aber die sind schon wichtig. Also das wirst du aber erfahren. Lösch mal einen Log, wenn du einen gelegt hast, einen Cache, und dann lockt einer und löscht ihn. Dann wirst du wissen, was ich meine. Ja, das glaube ich. Also da ist schon ein gewisser Wettbewerb schon drin. Also ein gewisser Vergleich ist da, aber das ist jetzt nicht so extrem. Aber es gibt so Wettbewerbe zum Beispiel, die Stadtmeisterschaften, ne? Stadtmeisterschaften. Ja. Da treffen sich dann die ganzen Teams. Und dann geht's los, dann Mysteries, glaube ich, oder eine Anzeige. Ich habe das noch nie mitgemacht, ich habe das mal gelesen. Also da werden so bestimmte Aufgaben in einer bestimmten Zeit und in welcher Länge du dafür gebraucht hast und so gemacht. Und da will dann immer jeder nur Zweiter werden, weil der Gewinner muss mal die nächste veranstalten. Also das ist mehr so, das ist zwar schon ein Wettbewerb, aber eigentlich ist das eine Mordsgaudi. Und da haben die Leute dann wohl auch den Spaß. Da ist wieder die Frage, ob man das überhaupt Wettbewerb nennen kann. Was es an Wettbewerb gibt, das ist ganz berühmt mittlerweile. Das hat mal Alex Schweigert von der Nordsee eingeführt. Das ist so ein völlig verrückter... Ja, das ist einer, der nicht ganz in der Norm lebt. Der Teletubby-Mann. Ja, und der hat irgendwann das Paddling-Weitwurf-Werfen davon. Das klingt cool. Ja, das ist wirklich geil. Da treffen sich dann... Am Anfang waren es so 80 Leute auf einer Hallig in der Nordsee. Du musst du auf dem Schiff buchen, fährst du mit hin. Beim letzten Mal waren es schon über 200, glaube ich. Hätten, glaube ich, noch ein paar hundert draufgekriegt. Das könnte schon mega werden, wenn sie genug Schiffe hätten. Und dann wird getroffen, dann wird mit diesen Paddlingen möglichst weit geworfen. Da wird dann auch mit Meister, also gekürt und alles, Wanderpokal. Cool. Und dann gibt es eine offene Klasse. Da kannst du dann bauen, was du willst, außer... Was haben sie jetzt abgeschafft? Pyrotechnik war nicht erlaubt, weil es auf der Hallig generell verboten ist. Genau, und ich glaube, die Armbrust war noch erlaubt, ne? Irgendwas war noch verboten. Also irgendwie hat die Armbrust kurz vor der Angel gewonnen und so in der Art war das. Einer hatte noch so Cola-Botten mit, aber leider hat er statt Coca-Cola irgend so Billig-Scheiß gekauft, den er nicht gezündet hat. Aber er war der Sieger der Herzen, das war schon gut. Nee, aber das ist cool, ja. Das ist so das, was ich an Wettbewerben kenne. Wüsstest du noch was sonst? Ich hab das so Brummen auf dem Ohr. Es gibt noch diesen Cacherton. Stimmt. Wer ist noch da? Kenne ich nicht. Hast du jetzt das Brummen im Ohr oder im Kabel? Nee, ich habe das Brummen tatsächlich im Ohr. Ich glaube, ich habe diesmal die Einstellung minimal anders gemacht. Ich habe den Limiter mit angeschaltet, den Kompressor mit angeschaltet. Das hätte ich, glaube ich, lassen sollen. Den Limiter angeschaltet, so rum. Und das hätte ich lassen sollen. Der zieht das zu hoch. Nächstes Mal schalte ich ihn wieder aus. Heute müssen wir damit leben. Wir experimentieren halt, mein Gott. Wenn in 10 Jahren sind wir an einem Stand, wo wir wissen, wie wir das einstellen. Und dann haben wir das Brummen nicht mehr. Ja, Kescherton habe ich mal von gehört. Also ganz genau weiß ich auch nicht, was das ist. Ich glaube, das geht dann über mehrere Tage, ne? Aber ich. Also, das ist jedenfalls auch ein Wettbewerb, sagen wir mal so. Also, wenn du mal einen suchst, Kescherton, da findest du auch drunter was. Vielleicht sollten wir uns mal einen Gast noch herauspicken für eine der nächsten Sendungen, der wirklich mal Wettbewerbe mitgemacht hat und das mal erklärt. Ja, stimmt. Das ist wirklich wahr, aber wir haben ja nun noch gar keinen Plan. Kein Plan davon. Nee. Hattest du schon irgendwelche Probleme mal beim Cachen? Also Jäger, Förster, Polizei? Nö, noch gar nichts. Bis auf Muggel nichts dabei gewesen. Also gar nichts. Gar keine Probleme. Und schon andere getroffen oder wie? Das interessiert mich immer so am Rande. Haben wir gar einen Bogen hier die Frage? Also nicht kennengelernt sozusagen. Wir haben schon vermutet, dass das welche waren, wenn wir unterwegs waren. Haben wir mitten in der Landschaft irgendwo gehalten, an der Straße, und da unten ist irgendwo einer, hat gehalten, Straße runtergelaufen, so einen kleinen Feldweg, und dann, da parken ein Auto neben uns. Was machen die denn hier? Gleich hat Weg runter, und dann sind wir die Straße runtergelaufen, haben sie dann irgendwo nicht mehr gesehen. Aber ja, das üblich. Scheinen wohl auch welche gewesen zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Was hältst du von Caches auf Friedhöfen? Ja, das ist eine schwierige Angelegenheit, aber ich würde eigentlich eher... Weiß ich nicht. Ich will es nicht sagen, abraten klingt komisch, weil ich habe noch nie eingelegt und so, aber ich würde es, glaube ich, selber nicht machen. Und ich weiß nicht, ob ich da cachen gehen würde, aber es ist irgendwo so ein Respektsgebiet, finde ich. Geht auch so. Muss man jetzt nicht unbedingt. Also es gibt tatsächlich welche, ich habe jetzt schon einige gemacht. Ich gucke mir die auch immer gerne an, zumindest. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Feinde außerhalb legst, dann geht das. Ne? Also wenn du jetzt auf dem Friedhof. Es gibt zum Beispiel in Hamburg einen Friedhof. Da musst du dann so auf Grabsteinen von den Sinti und Roma was suchen. Und wenn du die Gräber mal gesehen hast, dann weißt du, dass sich das gelohnt hat, dass da ein Cache liegt. Also der Cache liegt nicht an den Gräbern, aber du musst dir bestimmte Grabplatten praktisch suchen. Ja. Und die haben Gräber, das sind Wochenendhäuser. Also wirklich, das ist unfassbar. Also ist wirklich, das ist toll, das gesehen zu haben. Man kann sich ja respektvoll verhalten, das ist ja nicht das Problem. Nur wenn er auf dem Friedhof liegt, der Feinde, das ist immer so eine schwierige Geschichte, das ist auch so. Ja, das wäre, also wenn man da irgendwelche, ich sag mal, wenn es zum Beispiel ein Multi ist, wo man einfach aus Grabstellen so Informationen rausziehen muss, das, ja, wenn es da liegen würde, dann das würde ich halt, das wäre so die Sache. Ja, gibt es ein paar von, ne? Ist auch immer umstritten. Also, ist Friedhöfe und das fehlt auch nochmal hier auf dem Fragebogen, und Spielplätze, das ist auch so eine Geschichte. In deinem Alter geht das, ist auch schon schwierig werden, langsam, wenn du da alleine um so einen Spielplatz rumläufst, wo lauter kleine Kinder drauflaufen. Ja, das stimmt. Das ist ja wieder die Sache, wie es woanders ankommt. Das ist ja nicht so, das wäre das eigene. Friedhof wäre für mich das eigene Empfinden. Was ist für mich da wirklich? Ja, genau so. Auf dem Spielplatz ist ja mehr so, also entweder dann natürlich auch eigenes Empfinden, wie die anderen über einen denken, aber da muss man sich dann, ich sag mal, nur verteidigen können, wenn dann jemand kommt und fragt. Ja, aber da geht es mir so ähnlich. Am Friedhof habe ich das, finde ich, das blöde Gefühl, da laufen Leute, die wollen trauern. Und ich laufe mit meinem Gerät und suche was. Das passt nicht so optimal zusammen. Ja, stimmt. Und am Spielplatz geht mir das mal ganz ähnlich. Da sitzen die Muttis und jetzt komme ich mit den 40, am besten noch ein paar Bonsche in der Hand oder was, und laufe da durch die Büsche rund um den Spielplatz. Irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich immer so. Ich muss mir das mal aufschreiben mit dem Spielplatz. Hast du was zu schreiben? Nee, ich auch nicht. Aber im Spielplatz hätte ich noch eine ganz andere. Also, wenn da Caches liegen würden, hätte ich bei den Kindern der Angst, dass die finden. Also, dass die das dann irgendwie auseinanderpflücken oder so. Wenn sie es nicht kennen. Ja, kommt auf den Feinde ran. Auch da hatten wir doch schon mal in Hamburg einen. Da sind wir nachts gewesen auf dem Spielplatz. Erinnerst du dich noch an dieses. Oh, was waren das? So, nachts. So Kegelplatz. Ja, kegelförmiges Klettergebilde. Ach, die Scheiße, und in der Mitte musste man hoch. Ja, da kann ich mich dunkel dran erinnern. Wenn es da einer gesehen hätte, sitzen wir heute im Knast. Ich glaube nicht, dass den wirklich ein Kind muggelt, weil da klettert man eigentlich nicht freiwillig hin, wo der lag. Nee, das stimmt. Also freiwillig. Und das ging auch nur nachts. Also ich glaube, tagsüber geht das nur als Kind. Guck mal, der Sandmann fängt an, klug zu kacken hier. Der redet immer noch vom Kabel. Nein, Mensch, das hat letztes Mal auch nicht gebrummt, weil ich gebe dir ja sonst recht, aber da nicht, das muss irgendwas anderes sein. Aber ich prüfe das. Nimmt der eigentlich noch auf, ja. Nicht, dass wir schon wieder mal so, dass wir vergessen haben. Das haben wir auch schon geschafft. Wir haben vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken und die ganze Zeit live gesendet. Und so nach einer halben Stunde gucke ich drauf. Oh, schreibgeschützt. Scheiße. Deswegen gucke ich lieber einmal öfter. Liest du alle Cache-Listings, bevor du losziehst? Größtenteils, ja. Also jetzt zum Beispiel letztes Wochenende habe ich einen gemacht im Kloster Forst bei uns in der Nähe. Ich glaube... Da liegen gute. Welche hast du gemacht? Geo-Igel, die Trollhülle oder der kleine Troll. Ich weiß nicht, ich gehe mal ganz genau. Ach, die Geo-Igel-Geschichte. Das ist doch dieser, ist das nicht dieser Lernpark gewesen? Der Cache-Park, ja. Ja, ne? Die haben, da so einen ganzen, die haben damals so ein, als auch als Event gelistet, so Cache-Park aufgebaut. Also mit ganz vielen verschiedenen. Ah, okay. Ich glaube, wir waren das Thema, das weißt du besser als ich. Die wollten alle Variationen zeigen oder wie war das? Ja, möglichst viel verschiedene Cache-Arten und Verstecke auf kleinen Raum im Wald. Wobei das inzwischen auch schon ganz gut ausgedünnt ist, also viele Caches existieren da gar nicht mehr. Okay, was haben wir noch? Ja gut, bei Multis muss man sie eben lesen. Oder? Wie lockst du denn Caches, die dir nicht gefallen haben? Die mir nicht gefallen haben? Also nicht gefallen tun mir eigentlich nur Caches, die wirklich, weiß ich nicht, was heißt nicht gefallen? Also im Prinzip, ich finde einfache Caches, die dann irgendwie... Ja, irgendwann kennt man ja die, ich sag mal, einfachste Methoden, irgendwas zu verstecken. Mhm. Aber nicht gefallen. Ich sag mal nur danke. Ja, das kann sein, dass das noch kommt, wie gesagt. Aber ja, es gibt ja noch mal so ein bisschen, was macht man? Schreibt man böse, schreibt man neutral? Was, ja, da habe ich auch noch keinen goldenen Mittelweg gefunden, du. Das Schwierige, finde ich, ist dabei, wenn man den Owner nicht kennt und gar nicht weiß, wie der darauf reagiert. Manche sind ja eh völlig beratungsresistent, da kann man schreiben, was man will und kann auch wirklich ehrlich sagen, was einem nicht gefallen hat. Und bei anderen muss man ganz vorsichtig durch die Blume formulieren, damit das ja nicht beleidigend wirkt. Mhm. Und, ja, es erinnert mich so ein bisschen an einen Spruch, den ich hier aufgeschnappt hatte, Silvester. Einer Frau ein Kompliment zu machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld. Und ich glaube, das kann man in etwa übersetzen. Negative Logs schreiben bei geocaching.com ist recht ähnlich. Ja, das ist wahr. Da gebe ich sofort recht. Aber, also als negativ würde ich vielleicht bezeichnen, würde ich vielleicht schreiben, einfach oder schnell und einfach zu finden oder so. Also nicht, das ist nicht immer negativ, aber zumindest für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Runde, da bin ich rumgelaufen, das war so im Prinzip so eine kleine Runde auf dem Feldweg im Prinzip. Mhm. Und da war nur ein Erdloch. Und da lag das Ding drin. Da konntest du, wenn du dicht genug am Wegesrand vorbeigelaufen bist, hast du das Ding da unten liegen gesehen. Mhm. Da habe ich dann auch zugeschrieben. Einen schnell und einfach zu finden, sozusagen. Ja, wobei das sagt den meisten noch genug. Und der Owner weiß das meistens auch. Also es gibt so, wie heißen sie noch, Power Trails. Kennst du die? Hast du das schon mal von gehört? So eine Runden sozusagen. Ja, da liegen dann wirklich 100, also eine dreistellige Anzahl am Stück dann. Und die liegen tatsächlich alle so und teilweise hängen sie auch einfach nur im Baum und du kannst das also wirklich, das ist schon fast wie beim Vorbeifahren mal eben unterschreiben. Das ist halt so. Da geht es mehr um die Punkte natürlich nicht, sondern die wunderschöne Runde durch die Natur, wo halt zufällig 100 Dinger irgendwo reingesteckt sind. Ja. Was hältst du denn von Telefonjokern? Hast du überhaupt schon mal benutzt? Habe ich noch nie benutzt. Ich weiß nicht, also würde ich vielleicht benutzen, wenn es mir extrem wichtig ist, den zu finden. Aber bis jetzt habe ich noch nicht so das Bedürfnis gehabt. Also ich bin auch schon Caches den einen bis jetzt dreimal angefahren und ich habe ihn noch nicht gefunden. Okay. Das habe ich auch früher gemacht. Mittlerweile versuche ich da wieder hinzukommen. Weg von diesem scheiß Telefonjoker. Und dann wird sich das echt nachher schnell an. Also wenn du lange genug dabei bist, kennst du ja auch dann irgendwann diverse Leute, triffst du einfach. Das ist einfach heute so. Und dann ruft man viel zu schnell an, manchmal. Dann meckert man auch viel zu früh. Ja, mein Gott, es gibt halt auch mal Caches, wo ich ein zweites Mal hinfahren muss, ja. Das ist eine richtige Einstellung dafür. Bewahr dir die. Kennst du schon die Challenges? Nee, aber nicht. Das ist auch auf der geocaching.com-Plattform zu finden. Ich hätte jetzt fast gesagt, ähnlich wie Geocaches, aber dann hätte ich mir jetzt was eingefangen über die Kommentare. Ich sag nichts. Ich hab die raus. Also die haben in der Übersicht, wenn du in dein Profil gehst, findest du einmal deine Caches, deine Trackables, die Travelbugs und so weiter, was du bewegt hast und selber besitzt und gibst einen Reiter extra für die Challenges und ja gut. Musst du ausprobieren oder dir zumindest mal anschauen. Also meistens geht es um Lochbedingungen. Du musst halt irgendwie ein Foto bei einer bestimmten Stelle machen oder was weiß ich, über den Kopf irgendwo hängen und dich fotografieren. Also von absurd bis ganz witzig gibt es da alles. Ach, sind das auch diese für die Bundesländer, sind das auch Challenges? Ja, da gibt es das auch. Mhm. Ja, es gibt, also früher gab es diese Mysteries, konntest du früher eine Lochbedingung versehen als Owner. Und so ein ganz berühmtes Beispiel ist immer die Walddusche. Da ist irgendwo in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ist mitten im Wald, ist eine Dusche, da kommt scheißkaltes Wasser raus. Und die Lochbedingung war ein Foto unter diesem kalten Wasser stehend. Und das war einfach eine Gaudi, das haben alle gemacht. Also such dir den Cache bei Gelegenheit raus, da heißt Walddusche. Da sind echt sagenhafte geile Bilder, aber das ist einfach zu Totlachen. Cool. Und dann wurden diese Lochbedingungen abgeschafft, weil manche das einfach auch übertrieben haben. Da war also wirklich absurd, was du da teilweise machen solltest. Das hatte dann nicht mehr viel mit Cachen zu tun. Und dann haben sie, glaube ich, ersatzweise so diese Challenges mal versucht einzuführen. Die sind aber was durchwachsen. Jetzt haben sie die Action-Challenges, ich weiß gar nicht, was das ist, abgeschafft. Also irgendwie gab es auch welche, wo du was machen musstest, aber das habe ich nicht so ganz geschnallt. Die wurden jetzt abgeschafft, gerade habe ich gelesen. Oh, das ist an mir vorbei. Ja, ähnlich wie mir. Also, du siehst, wir sind da jetzt auch nicht, ich habe noch keine, aber du? Nee. Also unsere Erfahrung ist eingeschränkt, das muss vorsichtig zu sagen. Aber die kann man nur ganz gut machen, wenn man jetzt nach der Arbeit in Business-Klamotten unterwegs ist, ja, dann macht man mal eine Challenge, hat uns der Louis Seifer, das ist auch ein ganz bekannter Cacher. Nee, das sind die Manzis. Der hat die Manzis gemacht, stimmt. Ja. Wann macht man denn Challenges? Irgendwer hat uns dafür auch schon einen Grund genannt. Ja, so ähnlich geht es mir jetzt auch. Ja, also, genau. Es gibt bestimmt auch Gründe, dass man die auch macht. Also von daher. So, was haben wir denn? T5er, ja, klettern oder tauchen? Was meinst du, kommst du da irgendwann hin? Klettern wäre schon cool. Tauchen ist eher so ein bisschen schwieriger. Ja, das ist ganz schön Aufwand, ne? Ja, das, wenn man das betreiben möchte, klar gerne. Aber ich glaube, Klettern kann man noch ein bisschen einfacher vereinbaren. Ich meine, das ist auch was man, ja, ich sag mal, 2 Meter von zu Hause aus entfernt machen kann. Tauchen muss man dann immer schon. Also Klettern sind echt viele auch hängen geblieben, hat man gemerkt. Also viele haben angefangen wegen dem Cachen zu klettern, also nur diesen Baum hoch und runter. Das ist ja so das Typische, dass er einfach oben im Baum hängt. Wirklich vertikale Leitplanke nennt sich das so schön. Nämlich einfach 15 Meter hoch. Und viele, die da angefangen haben, sind dann auch richtige Kletter geworden. Also sie sind richtig klettergeil geworden. Das muss man mal so sagen. Also gar nicht negativ gemeint oder so, sondern die gehen fast mehr in dem Hobby Klettern dann auf, als in dem Hobby Cachen. Obwohl meistens sind beiden sogar. Ne? Das sind ja so halb irre wie der Fortu-Cacher, der alles bekriegt, was über einen Meter hoch ist, glaube ich. Der guckt dann vorsichtshalber schon nach, ob oben der Cache liegt. Aber dann mit Kurs würde ich auch empfehlen. Also wir haben es mit der Leiter gemacht, aber das würde ich auch keinem Menschen ernsthaft nochmal empfehlen. Was hältst du von der Idee, einen Verein oder eine andere Form von Ansprechpartnern zu gründen? Schwierige Angelegenheit. Ich finde, wenn man das zu publik macht, dann ist irgendwo der Reiz auch weg. Also wenn man publik ist es ja jetzt wirklich schon. Ja, publik, aber man denkt immer noch, man hat immer noch so dieses Gefühl, wenn man irgendwo steht und da in 5 Meter liegt ein Cache, aber da hinten kommen gerade Fußgänger. Mhm. Man weiß halt nie, ob es auch Cacher sind, die auch zufällig nur spazieren gehen nebenbei. Oder ja, wenn man es so publik macht, dann hat es dann irgendwo, dann wird dafür auch Werbung gemacht sozusagen. Wegen interessiert sie Geocaching oder so, dann sieht man das in der S-Bahn oder irgendwo auf dem Bahnhof oder weiß ich wo. Also nicht. Ist natürlich eine so gute Sache, wenn man da neue Leute für gewinnen will. Aber ich meine, Leute, die das mal irgendwo im Fernsehen, es gibt schon so viele Berichte darüber auf YouTube, im Fernsehen. Ja. Also ich glaube, die Leute, die das mal interessiert, die haben sich da irgendwie mehr mit auseinandergesetzt und das dann. Aber ich finde es mal spannend, also dass auch Newbie im Prinzip noch die Sicht hat, die wir früher hatten. Das ist mal das, was ich gar nicht so vermutet hätte. Also deswegen fanden wir es auch spannend, mal jemanden zu haben, der ganz frisch dabei ist. Also das interessiert auch ganz viele Leute. Weil so als Altcacher oder wie immer man das jetzt nennen möchte, hat man mal so angefangen, dass eben, das war ja das große Geheimnisvolle, dass das keiner sehen durfte und. Und heute hat man eher das Gefühl, das weiß sowieso jeder. Und deswegen ist es interessant, mal zu hören, dass man jetzt, wenn man jetzt eingestiegen ist, trotzdem noch dieses Gefühl hat, man macht da doch noch so ein bisschen was im Verborgenen zumindest. Ja, auf jeden Fall. Also ja, die meisten Caches sind ja auch immer noch so, dass man sie im Verborgenen eigentlich machen sollte. Man hat halt nur über die Zeit, also über die Monate oder Jahre, halt immer mal wieder irgendwo einen Cache, der wirklich so völlig in der Öffentlichkeit ist, wo man einfach nicht ungesehen loggen kann. Und ich denke, damit verschwindet dann irgendwie nach und nach das Gefühl, dass man was Heimliches tut. Ja, stimmt. Ist ein bisschen verloren gegangen, weil es auch zu viele wissen. Ne? Die Werbung wurde ja schon gemacht. 2004 oder was, dann hast du... Ich hatte einen Suchradius von 30 Kilometer, um vielleicht 50 Caches finden zu können. Da war man dann alleine unterwegs. Dann hat man einmal im Jahr vielleicht jemanden getroffen beim Cachen. Heute gehe ich los und treffe eigentlich einmal im Jahr keinen. Also es ist wirklich, das hat sich wirklich gedreht. Du hast ja das Glück Apensen und so, die Ecke ist ja noch relativ ruhig und abgeschieden. Wenn du jetzt die andere Richtung, hier Richtung Hamburg fährst, ist es unfassbar, was da an Cachern unterwegs ist. Also sie merkst du auf den Events, die haben einen Zulauf. Also da kann ich dir nur zu raten, irgendein Event mal mitzumachen, egal welche Größe, um das mal gesehen zu haben. Auch was da für Leute rumlaufen. Also, aber alles. Also da fasziniert mich mal wieder. Was haben wir? Ach, du hattest das mit dem... Ja, genau. Genau. Regeln brauchen wir dann, glaube ich, nicht dazu fragen. Nö, das lassen wir weg. Was hältst du von Travel Bugs und Geocoins? Finde ich eine ziemlich coole Angelegenheit. Also ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, meinen ersten habe ich irgendwie, ich glaube nach einem Monat oder sowas, dann gefunden oder bekommen sozusagen. Und finde ich einfach nett. Das erste, der ersten Travel Bug, den ich bekommen habe, das war halt ein Memorial Bug. Mhm. Da habe ich mir auch dann die Geschichte zu durchgelesen. Das ist halt ein Junge, der an Krebs gestorben ist aus den USA. Ist das so ein Büchlein? Nee, achso. Das war so ein Anhänger mit einem Foto dabei und so. Ah, okay. Und fand ich, also ich habe es mir durchgelesen, fand das schon ziemlich cool, allein so, ich sag mal, die Person so weiterleben zu lassen, so in Erinnerung so. Und auch allein schon die Sache, dass es aus den USA kommt, guckst du nach, kommt aus Arizona oder weiß ich was. Und als ich den dann in den nächsten Cache wieder, also als ich den dann weitergeschickt habe sozusagen, dann hat mir auch die Mutter von ihm hat mir dann geschrieben. Oh cool. Das ist, also das war wirklich... Ja, das muss ich sagen, das ist natürlich noch was Besonderes. Da hast du natürlich gleich echt einen Sonderfall auch erwischt, das muss man ja sagen. Da habe ich euch wieder, also als ich die E-Mail dann gekriegt habe, da habe ich echt... Kribbelt schon so im Nacken. Ja, ne? Da hat es schon gekribbelt, das war echt cool. Das kann man vorstellen. Das ist ja cool, das hatte ich noch nicht, ne? Die ganzen Jahre nicht. Doch einmal so ein Büchlein hatte ich, sollte man dann wieder noch die Geschichte, eine Geschichte zu schreiben. Das ging auch irgendwie um krank oder tot, ich weiß nicht mehr. Aber das fand ich auch mit am besten. Die Münzen sind auch immer ganz nett, finde ich. Also die sehen toll aus, ja. Aber die verschwinden leider auch mittlerweile sehr, sehr schnell. Also es ist wirklich, die werden oft geklaut. Okay. Und die Vorgaben werden oft nicht eingehalten. Steht drin, lass die Münze in Deutschland. Dann kannst du fast darauf wetten, ist sie in einer Woche im Ausland. Ja. Und das ist auch nicht mal böswillig, sondern einfach, die Leute krabbeln das alles mit, nehmen das mit, die gucken nicht mehr drauf und dann ist es ein bisschen schade. Aber es finde ich gut, dass es immer noch welche gibt, die mögen. Da fällt mir ein, können wir mal zwischendurch machen. Jeder Gast kriegt immer eine Münze bei uns. Welche willst du haben? Eine helle oder eine schwarze? Und eine gibt es immer noch als Bezahlung dazu. Das ist von Sepp und Bertha. Die Schoko-Spezial-Coin. Okay. Diese kannst du zumindest discovern hier, die Schokoladenmünze. Cool. Das ist ja geil. Ja, das ist der von Berda Spezial. Das sind zwei ganz Liebe aus Bayern. Ach nee, das darf ich nicht sagen. Ich glaube, Lob können sie nicht haben. Nein, das ist so. Es ist eine Designerin aus Bayern, die macht viele, viele Coins, auch für die Events und so. Und die hat da echt ein Auge für. Und von der wurde die Schoko-Coin. Ja, cool. Dankeschön. Ja, gerne. Das, als Gast muss man ja ein bisschen Bezahlung wenigstens kriegen, ja. Was haben wir noch? Wir hatten den ersten Toten beim Cachen. Siehst du da eine Problematik kommen? Ist eine gute Frage. Das passt gar nicht so richtig dazu. Aber was meinst du, kann das problematisch werden? Sag's mal so. Das kommt immer ganz auf den Cache drauf an. Ne? Aber ich, naja, klar. Das hat dann irgendwo, wenn es, also ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt gerade so ältere Personen angucke oder sowas und die lesen dann nur in der Zeitung Toter beim Geocaching oder sowas, dann hat dieses Hobby gleich wieder so ein, bei einem gewissen Personenkreis so eine negative Anhaftung. Aber dadurch, dass also momentan hat es da wirklich, ich sag mal, rein positiven Charakter. Naja, wir hatten jetzt, wo war denn der, Leipzig oder wo war der? Ich weiß wieder nicht, wo das war. Also da ist wirklich, das war ein ganz relativ normaler Cache. Lass ihn 6-7 Meter hoch gewesen sein und man musste wohl auf so einer Metall, wo man drauf gehen kann, auf so einer Metallschiene, neben einer Pipeline bis vorne gehen. Also eigentlich jetzt nichts, wo man mit Gefahr rechnen würde. Ja, es ist 6 Meter hoch, aber ja. Und da ist er wohl unglücklich irgendwie jetzt abgestürzt. Ganz genau weiß es natürlich auch keiner. Ja. Und das war eigentlich der erste richtig. Ne? Ich weiß jetzt, vorher war auch schon mal so ein, zwei, wo man sich nicht sicher war, aber das war definitiv, der wollte den Cache machen. Ja, es gab hin und wieder welche, die sind auf dem Weg zum Cache schon verunglückt oder so. Ja, insofern, genau. Ja. Aber so indirekt mehr. Der war halt sehr direkt. Der wollte da mal 4000 Pfund oder was machen und ist dabei irgendwie abgeschnürt. Und jetzt ist natürlich so die Frage, wird das problematisch, wird das nicht problematisch? Also es ist nicht mal ein Cache, der so richtig gefährlich ist, sondern den gab es ja vor 10 Jahren schon solche Caches. Also das nicht da, wo man das erwartet hätte. Ich glaube, da beim Klettern zum Beispiel passiert viel weniger, weil die Leute eher wissen, was sie, na, bis auf uns, die meisten Leute wissen dann eher, was sie tun. Aber so diese diese halb schwer, das könnte, glaube ich, problematisch werden. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es ist auch immer eine Sache von Selbsteinschätzung oder unter Umstände, unter welchen Umständen man das macht. Oder also man muss bei gewissen Sachen, also ich bin ja, auch schon, die Selbstanschätzung, ja. Ich bin auch schon so unter, ich sag mal, ja, wenn man irgendwo mal ein Stückchen hochklettern muss und man, wenn man davor steht, denkt man, ja, das sind vielleicht 2-3 Meter. Und ja. Wenn man da aber selber da so unterhängt, also was man noch komplett ohne Kletterausrüstung ja, ja, kann, wo man sich dann einfach nur irgendwo festhält und dann so runter, ist er doch ein bisschen höher, also ja. Wenn man jetzt falsch fällt oder so. Aber entweder, also man, natürlich, Selbstüberwindung gehört dazu und auch Selbstvertrauen, aber man muss es, wenn man es machen will, dann muss man sich aus dem Klaren drüber sein, dass was passieren kann. Ja, aber es steht auch immer dabei, dass man selbstverantwortlich ist für sein Handeln und Tun. Klar, nur wenn das dein eigener Cash war, dem der jetzt abgenibbelt ist, dann ist das auch die Frage. Und moralisch ist das alles gar nicht anfechtbar. Aber wie du da selber mit umgehst, weiß ich immer nicht. Also ich kann es mir echt nicht selber vorstellen. Obwohl er als Owner natürlich ist keine Schuld. Das hast du dazu geschrieben. Der hat gesehen, was er tut. Aber trotzdem hast du den Cash gelegt. Das ist immer so. Ja, das will man sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen. Das ist. Nee, das ist ja, das trifft's. Aber so, um die Frage einmal so einfach zu beantworten, so, ob ich dein Problem, ich glaube, ich würde sagen, nein. Kein Problem. Ne. Glaube ich eigentlich auch, ehrlich gesagt, nicht, dass das auf große Sicht. Das wird immer was passieren, aber es wird auch immer einer auf der Straße überfahren. Also von daher sind wir eigentlich noch live hier. Kommt gar keine Kommentare mehr, bin ganz immer irritiert. So, was haben wir noch? Achso, da haben wir nochmal geguckt. Wir haben natürlich erstmal dein Profil ein bisschen gestalkt. Gut, ist jetzt nicht so viel zu stalken gewesen, das muss man klar sagen nach 3 Monaten, aber Mysteries nicht so dein Fall, oder? Nee, bisher nicht so wirklich. Es gibt coole, also wenn man sich mal hintersetzt und was löst, dann denkt man auch, ja geil, man hat es geschafft und das ist schön, aber ja, momentan noch, weiß ich nicht. Wo guckst du das zum Beispiel? Gibt es diese Detektivschule? Sagt man gar nicht. Die ist schon weg. Die ist schon weg? Die ist archiviert worden, ja. Ich weiß nicht, die waren irgendwo, also gelistet sind die irgendwo im Moor hinten. Mhm. Die sind weg? Okay. Ja, die sind archiviert. Aber da habe ich sie gerade. Ja. Ah, okay, da weiß ich, welche das waren. Da habe ich nämlich, da habe ich angefangen geguckt, also da bin ich zumindest nicht weitergekommen. Beziehungsweise auch zu zweit mit dem Kumpel. Er hat gesagt, nee, das weiß ich nicht. Aber ich dachte, vielleicht ist er doch nicht so schwer. Und dann guckt, nichts gefunden. Aber wie gesagt, wir haben auch schon welche. Also es gibt nämlich coole Rätsel. Da kann man sich dann, wo es dann einfach, vielleicht man hat schon was in der Hand und muss damit was enträtseln. Das ist so was anderes, als wenn man vielleicht das nur die Koordinaten vorher raussucht. Also das war ein Mystery, wo man wirklich, ich bin der Meinung, es war ein Mystery, du hast auch ein Mystery. Da hatte man was in der Hand, musste was damit machen, um dann die Koordinaten zu finden. Wenn man aber das Mystery, wie es so oft in den Logs drin steht, ich habe mich zu Hause hingesetzt, habe es gerätselt. Ich glaube, da wäre ich nicht so der Typ für. Wie gesagt, ich sehe ja auch diese Entspannung. Also wenn ich draußen in der Natur bin, ich bin gerne draußen und laufe gerne rum und sowas und habe gerne irgendwie. Also es geht mir auch so, ich rätsel nicht viel draußen rumlaufen. Aber das sieht man, wie unterschiedlich das ist. Ich würde diese Mysteries, wo du was mit der Hand machen musst. Das ist die, wo ich immer Schaum vom Maul kriege. Ich laufe extra los und will kein Mystery machen, komme da hin und habe dann irgendeine Scheiße in der Hand, die ich sowieso nicht lösen kann, wenn ich zu blöd dazu bin. Ach. Vielen Dank mal für die Beruhigungskommentare. Alle noch aufmerksam dabei, alle 4. Dabei ist das doch jetzt mit Hosentaschen-Internet deutlich leichter geworden. Du hast ein Rätsel unterwegs und kannst unterwegs auch in die Wikipedia gucken oder googeln. Oder. Natürlich, aber du hast 2 Probleme. Also ich habe 2 Probleme. Erstens habe ich keinen Bock auf dem Handy mit meinem Gleitsicht. Ich werde alt, ich kann da nicht gut drauf gucken, ob ich scheiß Handys. Und der zweite ist Heike, die neben mir steht, oh, was ist das für ein Scheiß, wir wollen überlaufen. Nee, also wir werden nie mystere Freunde. Also die haben ihre Berechtigung, das will ich jetzt gar nicht. Ich will die gar nicht schlechter machen, als sie sind. Aber für mich, ich weiß schon, warum ich mir keine mehr hole. Also. Geht gar nicht. Und sonst Multis, weil ich hatte gesehen, dass hauptsächlich hatte so Trallis. Lieber als Multis, oder? Naja, man findet sie halt. Wenn man sie findet, hat man sie, kann sie loggen. Multi ist halt immer so eine Sache, aber... Stimmt. Also wenn ich jetzt alleine los war zum Beispiel, um meinem Bruder das zu zeigen oder irgendwelchen anderen Leuten das mal vorzuführen, was es ist, ist Tralli halt immer einfacher, finde ich es immer einfacher, um da dieses sozusagen anzufüttern, weil die haben dann gleich so eine Hand, kommen gleich, sie sehen gleich den Cash und können gleich loggen sozusagen. Ja, aber Multis natürlich haben auch ihre volle Berechtigung. Also finde ich auch total, das habe ich jetzt keine große Abneigung gegen. Also haben wir aufwendige Multis sind natürlich auch eher was echt für mehrere. Man kann die auch alleine machen. Ich cash fast nur alleine, deswegen mache ich auch gerne. Aber schwere Multis machen natürlich in der Gruppe, dann ist richtig Spaß, das ist klar. Ja. Und dann hat man auch mehr Chancen, weil wenn du da an Station 16 von 17 nichts findest, dann ja, kann da schon auf den Keks gehen. Ja, das natürlich. Ja, so, was ich gerade gesagt habe, anfüttern, einmal haben wir es total verhauen. Aber haben wir, der Kumpel und ich, also der mir das gezeigt hat und ich, haben wir eine Freundin mitgenommen, um mir das zu zeigen. Oh, Frauen ist schwierig. Da haben wir da gleich ein Multi gemacht mit, ich weiß nicht wie viele Stationen, Pokerrunde. Ja, die Pokerrunde hat einige. Also ich würde mal sagen, locker 10 Stationen. Genau. Da, mhm. Damit haben wir angefangen. Aber. Ja, dabei ist das Konzept sogar noch sehr interessant bei der Pokerrunde. Mit diesen Pokerchips, die da an den Baum geschraubt sind. Und der eigenartigen Zählweise. Psst, geklebt an Baum, geschraubt wird er nicht. Das kommen wieder die Baumschützer. Stimmt, das war geklebt. Aber die war gut, die Runde hat mir auch gut gefallen. Eine der wenigen, die ich auch mochte, obwohl sie so ein bisschen Mystery Touch hatten. Aber die geht so richtig schön durch den Neukloster Forst, also eigentlich. Oh cool, ich muss mal eins erwähnen hier. Wundert mich etwas, dass sie nicht so gut angekommen ist, die Runde. Guck mal da. Ja, man konnte nicht gleich was finden. Schnucki Sepet grüßt uns aus Norwegen. Da muss ich aber herzlich für danken. Vorhin habe ich noch ein Bild von ihm gesehen, das er getwittert hat. Sie sitzt ja wirklich in Norwegen und guckt nur zu, Menschen, was draußen in der Natur rumlaufen, wenn du schon an so einem schönen Ort bist. Ist doch jetzt dunkel. Ja, oder seine Bänder sind immer noch nicht wieder heile. Da hat er ja nicht geschafft, gerade auszugehen, hat er gesagt. Ja, ich hatte gesehen, was mich interessiert, die meisten Caches montags? Wie kommst du denn dazu? Echt? Du, ja. Das weiß ich besser als du, wa? Das ist mir nicht aufgefallen. Aber ich weiß nicht, 3. Oktober, das war das ein Sonntag oder war das ein Montag? Kann sein, dass ich da irgendwie Urlaub hatte oder so. 3. Oktober ist ja ein Freitag. Ja, genau, deswegen, da habe ich angefangen. Das kann ich mir noch ziemlich, da habe ich. Ich will gerade mal gucken, wir haben da bestimmt hier irgendwo. Achso, muss ich ein neues Fenster aufmachen, dann kriege ich das vorgelegt. Guck mal, hat überhaupt keiner Fragen hier an unseren Gast, Jungs? Das ist aber. Ich kann euch auch gucken. Nee, gucken kannst du uns nicht. The Pet, wir sind zu hässlich. Dürfen wir euch sagen, dass er auch offiziell ein Reviewer ist, oder? So, wo habe ich jetzt hier meinen. Was suchst du? Mach mal sie, wie die Geocaching kommt. Wir wollen mal seinen Account uns jetzt angucken hier. Wir sind noch viel zu früh, wir können doch nicht nach einer Stunde aufhören, dann sind die doch enttäuscht. Also anderthalb müssen wir schon voll kriegen. Wir haben noch nicht mal eine Stunde, wir haben 51 Minuten, das ist aber wenig heute. Du musst langsamer sprechen, glaube ich. Okay. Ja, und mehr. Wir wollen ja unseren Gast hören und nicht uns. Wir wollen ja deine Ansichten wissen. Die Fragen haben wir jetzt eigentlich durch. Jetzt kommen wir so in die offene Runde. Wir gucken mal jetzt. Machen wir mal einen wichtigen Blick. Oh, scheiße, bin ich angemeldet? Ja. Jetzt machen wir erstmal einen Blick auf deinen Account. Jetzt ziehen wir mal über seinen Account her. Ja. Immer auseinandernehmen. Was war denn bis jetzt der schönste Cache? Oder hast dir so am besten gefallen von denen, die du so gemacht hast? Oh, der schönste ist schwierig. Aber ich habe eine Runde, die mir richtig gut gefällt. Also so eine kleine Runde. Geh mal auf Videoprofil und dann Quickview, glaube ich. Welche Runde denn? Ist in Holwede oder um Holwede rum. Ah, ja. Also die Caches fand ich wirklich, das war der Hammer. Die haben auch nicht die gleichen Namen leider, ne? Das ist zwar eine Runde, aber die heißen, glaube ich, alle völlig unterschiedlich. Die heißen unterschiedlich, aber da waren wirklich, also von der Idee her waren geile Sachen dabei. Ja, ja, absolut. Also obwohl ich viel gesehen habe, aber die fand ich sogar schön. Also da, weil zumindest hat er sich ja an jedem was anderes überlegt. Oh. Ja. Das ist auch das mit dem kleinen Klo, ne? Ja, dass da an der Wand hängt so ein Miniaturklo in dieser Größe. Ja, genau. Ja, genau. So, wie so ein Wetterhäuschen sah das aus. Und da saß sie dann drinnen in die Bar. Ach, klasse. Das ist herrlich. Das ist auch übrigens kein Spoiler. Das findet sowieso jeder, der da hingeht. Hast du ihn dabei? Was machst du denn da? Ich suche. Nimm mal hoch. Hier, da. Find another player. Ich kenne die Sachen alle auswendig. Ich muss die ja immer vorher stalken. Ne? Das ist aber echt auch so ein Kritikpunkt, finde ich, an geocaching.com. Die Seite ist teilweise echt. So vom Handling her finde ich sie teilweise echt unübersichtlich. Ja, das ist sogar schon besser geworden, muss man auch mal. Also ich persönlich finde dieses jetzt mit dem Your Profile und so, ne? Also mit den oben Ausklappdingern, ja. Finde ich schon besser. Früher war das noch komplizierter, fand ich, die einzelnen Seiten zu finden. Also die Seite, ja, da geht es aber ganz viel so wie dir. Also, ja, wenn man da mal irgendwas sucht und oder irgendwie auch so gerade Nachrichten schreiben, als ihr mich angeschrieben habt, da habe ich erstmal, Moment, jetzt muss ich zurückschreiben, Moment, der Username habe ich, aber wo schreibe ich jetzt die Nachricht an? Ja. Also wenn sie da so eine Nachrichtenzentrale oder sowas einbinden, das wäre schon. Ja, absolut. Also das geht mir auch mal das so. Dabei hättest du in dem Fall sogar einfach nur auf Antworten klicken können. Ich sende üblicherweise meine E-Mail-Adresse mit. Okay. Ja. Das funktioniert, dass du in deinem E-Mail-Programm dann auf Antworten klickst. Das kannst du in Optionen einstellen. Oder? Man kann aber jedes Mal das Häkchen wegnehmen, dass man die eigene E-Mail-Adresse mitsendet. Ja. Und das hattest du standardmäßig auch raus, dieses Häkchen. Deswegen, ich weiß, Datenschutz und so. Deswegen haben wir die ersten drei Mails hin und her gingen dann immer übers Profil. Ja. Ach du Scheiße, ja, das ist immer nervig, ja. Ich gucke, du hast auch zwei Earth-Caches schon gemacht. Lindberg ist cool. Ist da oben nicht auch ein Nachtcache? Hast du überhaupt schon Nachtcache mal gemacht? Nee, noch nicht. In Abend sind wir einer gewesen, aber der ist, glaube ich, gerade, was heißt deaktiviert, der funktioniert nicht. Also der letzte Log sagt, der ist kaputt. Geht nicht. Ja, dann kannst du es meistens auch. Also der hat, glaube ich, von Anfang an nicht funktioniert. Den habe ich als zweites oder drittes gemacht. Und ja, wir sind irgendwie an den ganzen Stationen vorbeigelaufen. Wir waren nachher, dritte Station war, glaube ich, schon das Final. Obwohl er 8 Stationen hat und okay. Also mit Vorsicht genießen, das Teil. Ja. Hier ist es dunkel, ich gehe nicht mehr raus. Ich kann es verstehen, ja. Warum ist euer Cache? Ja, warum? Ja, stimmt, das ist eine gute Frage. Warum hast du eigentlich mit dem Cachen angefangen? Also nicht nur, wie bist du dazu gekommen, sondern hatte ich das gleich vom Thema her schon angefixt? Oder? Ja, ich bin so leicht so. Naturverbunden hört sich komisch an, aber... Naja, warum nicht? Also, naja, aber so Natur, Thema draußen. Also wie gesagt, so als Ausgleich, wie gesagt, ITler, ich sitze im Büro viel. Ja, ich bin Programmierer, also ich kenne das Problem. Das ist halt genau das Gegenteil dazu im Prinzip. Und als Ausgleich echt wunderbar. Ja, warum habe ich damit angefangen? Ja, der Kollege hat mich gefragt, ob ich das gerne mal machen möchte. Weil, also ich habe davon gehört natürlich, so über dem Fernsehen, Geocaching hat man gehört, aber ja, irgendwo braucht man ja auch einen Zugang zu. Ja, klar. Und dann habe ich erfahren, dass der das gemacht hat oder immer noch macht. Und dann gefragt, ob ich mitkommen würde. Wie gesagt, ja klar, warum nicht? Und warum? Ja, das klingt cool. Und jetzt hat mich auch vollkommen überzeugt. Also, Naturverbundenheit ist ja schon im Prinzip die Antwort dann. Das ist ja auch echt nachvollziehbar. Aber das geht ja ganz vielen so. Einfach, da hat man einen Grund rauszugehen. Sonst ohne Grund ist ja auch irgendwie immer, ja, meine Frau geht auch gerne spazieren. Ja, ich nicht so. Wenn da nicht ein Cache am Ende liegt, ist das so ein Problem. Ich gucke gerade, die Schlange, ist das der gewesen, wo man dann diese komische Holzschlange, ja, wo genau. Ich kurz davor war, ein Beil zu nehmen und die einfach klein zu hacken? Das soll sie ein Mystery von machen. Ich fand die nicht schlecht, aber das ist kein Multi. Also man muss das mal erklären für die Zuhörer, weil das reden wir schon wieder wirr aneinander vorbei. Man findet, das ist ja nicht mal, das ist ja kein Spoiler, aber das findet man ja eh in Station 1. Also, eine Holzschlange, die man in eine bestimmte Form bringen, was wir wissen. Also man musste einen Würfel von machen, ne? Aus der Schlange, genau. Und wenn man diesen Würfel dann zusammengepuzzelt hat aus der Schlange, dann stehen da klar ablesbar die Koordinaten. Die einzelnen Zahlen sieht man auch vorher schon, bringen sie nur nicht in die richtige Reihenfolge. Und da haben Alpha-Männchen und ich um die Wette geknobelt. Ich weiß jetzt nicht, wer was gemacht hat. Einer von uns hatte halt Hosentaschen-Internet gezückt und hat dann Lösungsansatz für diese Schlange gesucht, was es tatsächlich gibt. Und der andere hat es dann versucht, einfach so mit der Hand hinzupuzzeln. Und letztendlich haben beide Lösungen zum Glück recht schnell zum Ziel geführt. Und der Spruch ist auch gut hier. Das Suchspiel fängt auf der Webseite bereits an. Ja, stimmt. Die ist wirklich unübersichtlich. Also das finde ich auch mal wieder so. Das muss ich echt sagen. Dann lohnt noch halt die Holvede-Runde. Also die ist echt überall gut angekommen. Die Schlange ist gar kein Mystery, hätte ich jetzt gedacht. Nee, das sage ich ja. Also dann finde ich es okay. Dann habe ich nämlich den Vorteil, hätte ich sie gleich gekriegt. Ich habe im Pocket Query die Mysteries einfach ausgeschaltet. Ah, okay. Bist du Premium-Member? Ja. Okay, dann kennst du das ja mit den Pocket Queries, ja. Weil kriegst du ja sonst nicht. Und da habe ich die Pocket Queries rausgenommen. Mhm. Weil einfach, Mysteries ist, boah. Nee, ich bin da einfach so doof zu. Nicht mal IT-Rätsel kriege ich, obwohl ich programmiere. Aber peinlich genug, das so sagen zu müssen. Aber es ist so. Haben wir denn sonst noch was Bekanntes hier? Ich muss immer gerade gucken hier, was du noch so gemacht hast. Ja, TB-Motel, Buxtehude, ja, das war, glaube ich, auch ganz nett. Das ist das Neue? Ja, genau, das ist im Dezember irgendwann gekommen. Ja, okay, das ist da an der Straße rechts, so auf dem Parkplatz, ne? Panzerstraße, hast du ja auch schon alle gemacht hier. Gute Bundeswehrgelände. Ja, das ist nett. Ja, was eigentlich schade ist, da nicht zusammenhängendes gibt, so, ne? Da könnte man einen coolen Multi rund um die ganze Panzeringstraße im Prinzip liegen. Ja, vor allem das ganze Gebiet ist ja auch, ich sag mal, frei begehbar und so. Ja, das ist echt. Wer weiß, wie lange noch, ja. Da kann man coole Sachen draus bauen, teilweise. Ja, das ist so, ja, da liegen keine schlechten Caches, aber auch irgendwie nicht so. Also ich fand, ja, was war da? Ich würde sagen so, ich würde sie normal nennen. Normal bis. Ja, also nicht schlecht, aber ja. Flakuddel hast du noch nicht gemacht, ne? Welchen? Wie heißt das? Flakuddel. Die heißen alle FK irgendwas von Flakuddel hier aus Norwegen. Aber nee, das sind meistens sind Multis, hätten wir die schon gesehen. Da interessiert mich auch mal sehr, wie die ankommen, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, ich kann da immer nicht viel mit anfangen. In und um Oldendorf. Das ist auch so eine Runde, wo ich nicht so genau weiß, was ich dazu sagen soll. Das wäre sehr lustig. Da gibt's Das sind alle die in dem Ort, ne? Das sind doch so Behälter, die alle schon gleich wasserundicht waren, oder wie war das? Ja, genau. Da war, am ersten Tag war die Lok schon nass. So ganz sagenhaft die Runde. Was wollten wir auch einmal pro Podcast erwähnen? Filmdosen sind nicht wasserdicht. Und sie werden es auch nicht mehr werden. Gibt es sowas noch zu kaufen? Nee, aber die benutzen immer noch alle gerne. Und mal ganz ehrlich, aus der Anfangszeit war auch Filmdose, war das Teil dafür. Ja. Aber mittlerweile, man stellt das fest, die sind nicht wasserdicht. Also wenn, musst du sie schon so verstecken, dass sie ein bisschen geschützt sind. Die halten zwar Wasser ein bisschen ab, aber wenn du die, manche legen den oben in so ein Astloch rein. So, wenn es regnet, dann sammelt sich der Regen auch richtig schön drin. Und die Dose schwimmt dann schon so oben drauf. Und dann weißt du schon, wenn du sie aufmachst, was so in etwa auf dich zukommt. Dann kommt noch die kleine Feldmaus vorbei, beißt einmal rein, damit dann das Wasser auch wirklich reinkommt. Das ist erstaunlich oft, so angebissene Dosen. Ja. Also, das erstaune ich auch wieder. Littberg-Tour auch, eine sehr schöne Runde. Ja, Hauptsache Tradis. Ne? Bin mal gespannt, wie es da so bei dir weitergeht. Muss ich dir mal auf die Watchlist nehmen, ehrlich gesagt. Steinbeck, hast du schon mal Lost Place irgendwo gemacht? Nö. Nee, ich glaube nicht. Halt dich ran, man weiß immer nicht, wie lange es die noch geben wird. Weil die werden natürlich immer schwieriger. Umso mehr Cacher unterwegs sind, umso weniger kannst du natürlich sowas machen. Weil wenn so ein Lost Place am ersten Tag 50 Cacher auftauchen, ja, dann war es das mit Lost Place. Dann wohnen die da ja schon regelrecht drauf. Und das haben wir gestern gerade erlebt. Ich war gestern mit der Dienstagsrunde unterwegs und wir haben uns versucht bei Hauptsache Gesundheit. Der ist als D4 oder D5 sogar eingestuft. Da gibt es Anfangsrätsel und so weiter, um so die Massen so ein bisschen zurückzuhalten. Das Problem ist nur, dass das Gebäude oder dieses ganze Gelände ja auch schon ein bisschen unter Beobachtung steht von den Besitzern. Klar. Das ist das Gebäude, was man in den ersten paar Tagen zum Start betreten musste. Das ist schon so verrammelt, dass jetzt der Starthinweis außen angebracht ist. Super. An der zweiten Station haben wir dann schon aufgegeben. Also wir haben am Anfang das missverstanden wegen alten Hinweisen noch. Ja. Wir dachten, dass wir rein müssen. Haben dann einen Telefonjoker gezogen, schweren Herzens. Das ist natürlich am Start total ein blödes Gefühl. Ja, das ist, wenn man so anfängt. Ja, oder? So, und da war natürlich die Motivation so ein bisschen gebremst schon dabei bei uns. So, dann war der Start dann hinbekommen. Gut, ab zur zweiten Station. Das ist so ein Gebäude, ich sag mal so wie ein kleines Einfamilienhaus. Gehört auch dort zum Gelände. Und auch dort sollte man rein. Oh. Ja, aber alle Fenster zugeschraubt und teilweise mit Brettern davor und so weiter. Und ja, ich habe noch versucht, einen Telefonjoker zu ziehen, der hat sich dann aber nicht gemeldet und auf der Heimfahrt hat er zurückgerufen und gesagt, dass wir an dem Fenster, wo wir am längsten noch versucht hatten, irgendwie hinzukommen, dass wir da oder dass der Telefonjoker selber dort reingegangen ist, weil das Fenster offen stand. Bei uns war es frisch zugeschraubt. So. Ja, also sollte man es langsam mal lassen. Also war für uns die Entscheidung dann auch im Nachhinein nochmal bestätigt, richtig, dass wir da eben abgezogen sind und ja, irgendwie schade zu sehen. Ne? So ein schönes Gelände. Sah sehr interessant aus. Ja, aber wenn vorbei ist, ist vorbei. Dann muss man das auch mal... Ja, es hat ja nicht mal richtig angefangen. Das ist schon ärgerlich. Kann also ich verstehen. Da hat jemand viel Mühe reingesteckt, ein Dutzend Stationen irgendwo gebaut und ja, man kann die gar nicht so recht machen. Aber ohne Wissen des Besitzers dann? Oder? Ja, wenn der Besitzer das erfährt, hat er gleich das Problem, dass er eine Sicherungspflicht hat. Wenn da was denn passiert und Sie können dem nachweisen, dass der das wusste, dann kriegt er so richtig einen Sack. Also dem kann man den geringsten Vorwurf machen. Also wenn der das mitkriegt, muss der was tun. Ja. Das ist so. Das finde ich aber auch schon wieder, ich hätte jetzt, also allein von einem Kumpel, der mir das gezeigt hat, der hat mir auch so gesagt, so auf öffentlichen Gelände und nicht irgendwie auf Firmengelände oder was ich was. Also wenn es dann da irgendwo ist. Also Lost Place ist ja immer grenzwertig. Solange kein Zaun drumherum ist und kein Schild da ist, kann man immer sagen, oh, wusste ich gar nicht, dass ich hier nicht rauf darf. Ja, dann wissen die Bullen auch, dass man sie gerade verarscht, aber sie können nicht viel tun. Ja, wenn überhaupt, wenn kein Zaun da nichts ist, können sie dir gar nichts erstmal. Ja, dann kriegst du einen Platzverweis und dann war es da. Aber wenn da schon, also in Hamburg musste man schon mal über den Mauerstein, 2,50 Meter hoch, direkt neben der Joggingstrecke in Hamburg. Super Idee, echt. Also, ja, nur das, was wir gestern hätten machen müssen, um da weiterzumachen, wäre Einbruch das gewesen. Das ist dann Einbruch, ja. Und da haben wir dann aufgehört. Auf, ja. Das würde ich auch nicht riskieren. Das muss echt nicht sein. Wir haben übrigens echt einen mit Humor hier, muss ich so sagen. Solange die Dose schwimmt, ist noch Luft drin. Recht hat er natürlich. Lock-and-Lock-Dose in einer Plastiktüte. Siehst du, den Tipp können wir dir auch mal geben. Wickel nicht, wenn du eine Lock-and-Lock-Dose oder sowas versteckst als Cash. nicht in Plastik einwickeln. Das sorgt nur dafür, dass das Wasser da drinnen bleibt. Das ist wirklich ekelig. Ja, das mag ich auch nicht, wenn man es aufmacht oder so. Ja, Plastiktüte ist ganz scheiße. Gibt's bei euch Lost Places? Ja klar, gibt's bei uns Lost Places. Ja, wenn auch nicht so schöne wie bei ihm dort um die Ecke. Ja, der gut. Wohnt ja fast in den Beelitz-Heilstätten. Das ist natürlich das lange Zeit das Mekka gewesen für Lost Place Fans. Ja, stimmt. Also die Heilstätten, das ist wirklich ein Klinikgelände von den Russen, Lungenheilstätte. Zu DDR-Zeiten ist das Ding wirklich so groß wie ein richtiges Dorf gewesen, voll im Betrieb, völlig autark, also mit eigenen Heizkraftwerk, eigene Energieversorgung, eigene Bäckerei, Fleischerei, hast du nicht gesehen. Mhm. Gab's zahlreiche Caches, die meisten davon auch sehr gut, was natürlich hauptsächlich auch an den Gebäuden liegt, dass sie so gut waren. Unheimlich viel zu entdecken, zu sehen. Ja, und das wurde natürlich dann auch immer schwieriger mit der Zeit. Es wurde immer bekannter in Geocaching-Kreisen, dann wurden die überrannt. Der Besitzer wusste dann auch, dass da viel los ist. Dann, also nicht nur Geocaching, aber auch viele. Der wurde schon durch das Deutsche angereist. Unter anderem wurden dann auch Musikvideos gedreht, diverse Fotosessions gemacht und so weiter. Genau, Fotos. Das habe ich bei dieses. Ja, Fotos ist auch viel unterwegs, ja. Hannover war auch diese kalte Reifen, ne? Da war so eine alte Gummifabrik, da war auch viel mit Foto und so drin. Das mit den Fotos ist eine lustige Sache. Also ich weiß, das eine Mal ist mir da eine Frau entgegengekommen im Mantel. Und die ist an mir vorbeigegangen. Ich habe im ersten Moment nichts gedacht. Und erst so im Nachhinein, Moment, wir laufen hier ein T-Shirt und kurze Hose, weil es so verflucht warm ist. Warum hat die Mantel an? Tja. Das hat sehr spät geklickt bei mir. Ich habe noch hier, wir haben eine Frage wieder. Technotor. Genau, welches Equipment nimmt der Gast normalerweise zum Cachen? Ja, ein iPhone, das hatten wir. Sonst noch was? Irgendwas Spezielles? Jetzt seit Weihnachten ein Skeletool CX. Ich komme gerade auf den Namen. Leatherman. Das ist das beliebteste. Ist auch die beste Marke, die du kaufen kannst. Den ganzen Schrott vom Aldi und so. Ja, habe ich auch gehört. Ja, das kriegst du überall, das ist ja überall heutzutage. Aber eine Leatherman ist schon cool. Also das Gewicht ist viel niedriger, die Qualität ist viel besser, glaube ich. Ich habe vom Aldi und so das gehabt. Mittlerweile bin ich sie alle los in meinem Flughafen, weil ich vergessen, das auszupacken. Und bei jeder Urlaubsreise bin ich wieder ein so Multitool losgeworden. Ja. Mit dem Leatherman wird mir das mit Sicherheit nicht passieren. Nee, sonst eine Taschenlampe jetzt. Auch seit Weihnachten. Was für eine? LED-Linser habe ich. P14. Ja, die steht hier auf der Treppe, die ist gut. Da hast du nicht viel verkehrt gemacht. Gut, der Nachteil ist, dass die, also was ich empfehlen kann, ist immer mit Akkus. Ja. Und dann jedes Mal echt frisch, nicht warten, bis die, weil die ja sehr schnell, oder nicht, die fängt ja gleich an, weniger zu werden, langsam, aber gleichmäßig. Ja. Die ist ja nicht geregelt, leider. Das ist das, was ein bisschen fehlt daran. Aber ansonsten finde ich die auch top. Also diese China-Bomben und alles mögliche billiger sein, aber die haben dann meistens diese 856, wie heißen die? Diese komischen Batterien, weißt du das? Ja, Namen weiß ich jetzt auch nicht. CR oder sowas. Ja, genau, die haben so komische. CR123. Ja, die gibt es. Und dann gibt es aber noch so eine. Irgendwas mit 16,550 oder irgendwie. Also auch so Spezialakkus. Da brauchst du ein Spezialladegerät. Und ach nee, da ist mir die Lenser auch. Irgendwelche AA-Batterien habe ich sowieso immer dabei, wegen dem GPS schon. Ja. Und dann. Ja, dann ist ja GPS-Gerät das nächste. Ja, ich bin im Überlegen, beziehungsweise am Gucken. Und welche Richtung? Garmin und dann die Outdoor, die Oregon-Serie. Mhm. Also ich weiß nicht genau welches. Die neuesten haben wir jetzt schon ein Foto, also eine Kamera hinten mit drin. Ja, ist aber die Qualität ist durchwachsen. Also. Ja, ich habe ein paar Reviews geguckt auf YouTube. Ich weiß halt nicht, wie das. Aber ich wüsste nicht, dass ich. Ich habe ein iPhone dabei. Wenn ich ein Foto machen will, nehme ich mein iPhone. Ja. Meine Kamera lasse ich zu Hause, die benutze ich, nehme ich nicht mit zum Fotos machen. Also entweder gehe ich cachen oder Fotos machen. Aber. Ja, ich hatte das 450 eine ganze Zeit lang. Das war eigentlich gut, das muss ich echt sagen. Also wenn man Touchscreen haben will, ist ja die nächste Frage, will man Touchscreen oder will man dieses 60er mit den Knöpfen, da schwören ja genauso viele drauf. Also das ist ja so ein heiliger Krieg, ob Touchscreen draußen gut ist oder nicht. Also ich persönlich, ja, P14 hat 2 Stufen, genau, ja. Und Eneloop-Akkus, die nehme ich auch dafür. Nein. Ich hole mal ein GPS von Oregon-Serie, nee, ist Montana, macht nichts. Ja, mit dem Touchscreen ist eben der wesentliche Unterschied. Das Oregon hat ja diese Folien-Touchscreen und das kann man auch wunderbar mit Handschuhen oder so bedienen. Auch wenn es feucht ist, das spielt ja gar keine Rolle. Und iPhone oder andere Smartphones mit ihren Glas- oder Hartkunststoff-Oberflächen, die haben ja schon Probleme, wenn es nur nieselt, weil die dann nicht mehr richtig den Fingerdruck erkennen können. Das ist der Nachfolger praktisch vom Oregon. Also das Nachfolger, in Anführungszeichen, das ist das Montana. Okay, ist das schon, also noch neuer? Ja, ein großer Klopper halt. Das ist das, womit die meisten so ein bisschen Probleme haben. Echt? Ja, du hast dafür den Vorteil, du bist auch groß. Muss man dazu erwähnen, der ist, glaube ich, noch größer als ich ein Stück. Also er ist groß, er hat große Hände, dann passt das wieder. Aber du merkst schon, wenn du mit dem Daumen rüberfährst, dass du schon, das ist schon ein ganzes Stück bis zum anderen Rand. Also du hast eine viel größere Karte dadurch. Ich finde persönlich die Software auch einen Tick besser. Also die haben die Software sehr gut umgesetzt. Also du kannst beim Multi viel besser weiterspringen und so. Also da sind schon ein paar Sachen, die schön sind. Okay. Es ist halt groß. Also ich finde es so richtig gute Größe. Wenn ich zum Geocachen gehe, habe ich sowieso die Ausrüstung dabei. Irgendwelche Taschen, irgendwas habe ich, muss ich immer dabei haben. Von daher. Also ich bin mit dem Ding auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Das Oregon ist ja ein ganzes Stück kleiner halt nochmal. Ja, das stimmt. Habt ihr da nicht irgendeine Seite für, wo man das alles so vergleichen kann? So Navis gibt es da für irgendwie... Ich meine, es gibt ja tausend Navis, aber... Also was kann man nicht richtig im Internet vergleichen. Du kannst dir natürlich Tipps einholen. Ach stimmt, das habe ich vergessen. Das Beste ist einfach, guck dir die Geräte an, nimm sie in die Hand und spiel dann mal eine Weile, ob es dir zusagt oder nicht. Vergleich es mit anderen Geräten. Das, weil das kann jeder kein hat einen anderen Geschmack. Übrigens. Vergiss, bevor ich das vergesse, das kann kein Where I Go. Das kann das Oregon wieder. Hast du die Where I Go schon noch kein Begriff? Ich hätte das mal gehört, mal gelesen, dass die Oregons das können, aber was das ist, habe ich nicht so ganz... Also Where I Go ist im Prinzip, mit was vergleicht man das? Im Prinzip wie so ein Videospiel da drauf. Das heißt, die können, wie je nachdem, wie es programmiert ist. Es gibt hier in Hafen zum Beispiel ein Where I Go. Da kriegst du so die Bilder angezeigt, wie es früher aussah. Stehst jetzt an der Stelle und stehst genau da und kannst praktisch vergleichen. Und dann sagt er dir, und jetzt gehst du bis da vorne rechts und so. Und dann musst du an eine bestimmte Stelle kommen. Das merkt das Gerät ja. Und dann sagt es Piep. Und dann zeigt er dir, wo es dann weitergeht. Also es ist so ein bisschen so ein Gemisch von Videospiel draußen sozusagen. Ah, okay. Augmented Reality. Ja, genau. Das ist eigentlich ganz witzig, hat sich aber nie so richtig wirklich durchgesetzt. Ja, weil die Programmierung so schwierig ist. Das ist ja, glaube ich, immer noch Beta-Status. Und ja, wenn du aus der IT kommst, glaube ich, als Programmierer muss man schon einen Moment über nachdenken, was die von einem wollen, bis man da was zusammen programmiert hat. Also das ist schon sehr absurd. Also und auch da gibt es sehr viele verschiedene Ideen. Eigentlich schade, dass das nicht so richtig durchgekommen ist. Es gibt sowas wie eine Challenge auch, irgendwo in Süddeutschland, eine Wiese mit starkem Gefälle. Man muss zum Startpunkt gehen, dann halt Start drücken, dass man dieses Where I Go jetzt starten möchte und muss innerhalb einer bestimmten vorgegebenen Zeit den Zielpunkt erreichen, am anderen Ende der Wiese. Okay. Und der Erste, der es geschafft hat, der hat einfach seinem Hund das Ding an den Halsband gehängt, hat Start lassen. Gedrückt und hat ihn laufen lassen. Das hat funktioniert. Ja, doch mit Schlitten hat das auch schon einer versucht oder so. Weiß nicht. Also war sehr, die haben sich sehr gut was einfallen lassen. Ja. Ja, weil die Zeit war nicht ohne, zu Fuß, also für einen Menschen nicht zu schaffen. Ja, also mit Where I Go, das gäbe schon Möglichkeiten. Hat sich aber irgendwie, nee, aber auf beiden Seiten. Und die Nachfrage war auch da, aber nicht so. Also irgendwie, und irgendwann haben Garmin und Groundspeak sich nicht mehr gemocht. Ach so. Und jetzt gibt es plötzlich auf dem Ding kein Where I Go mehr. Wobei, das ist ein iPhone, das wäre eh egal, dann lass es auf dem iPhone laufen. Du, auf dem iPhone hast du das Problem, dass du höchstens 2 Stunden Zeit hast, Akku alle. Oh, da gibt es ja externe. Ja, wenn du GPS anschmeißt und dann noch Where I Go dazu. Ich habe das auf dem Android gemacht. 2 Stunden war der Akku leer. Also das ist unfassbar. Deswegen wundern mich ja diese Manzi-Runden. Ne? Also Manzis sind QR-Codes, die du einscannen musst. Und wenn du möchtest, kannst du halt noch einen Kommentar dazu geben. Ansonsten loggst du die halt vor Ort direkt schon als gefunden. Und du kannst es auch nur dort an der Stelle machen. Also da schmeißt dieses GPS-Modul im Handy damit an und guckt, ob du wirklich auch dort bist, wo dieser Manzi gelistet ist. Ah, okay. Du kannst dir also nicht diesen QR-Code abfotografieren, deinem Kumpel geben und der lockt ihn zu Hause. Das war ja, könntest du schon, wenn du weißt, wie man das GPS frisiert. Aber dann musst du schon ein ITler sein. Auf normalen Wege halt nicht, ja. Aber auch da gibt es ja gleich den Powertrails. Und da ist natürlich dann, ja, kann man ja eigentlich nur mit einem externen Akkupack machen. Wie soll das sonst gehen? Ganz einfach, das hat Louis Seifert so erzählt. Am Anfang gab es bei, also Manzi kam so auf und ich glaube, die sind auch überlaufen worden. Die wurden wirklich gut angenommen. Jeder hat sich erstmal seinen Account da gesichert und fing an, jetzt die Dinger zu suchen. Und dann fingen sie wohl an, auf eine Litfaßsäule rundherum die zu bekleben. Weil gab keinen Mindestabstand. Wir haben sie einfach rundherum beklebt und konnten sie ranhalten. Und hast du so in 10 Minuten 100 Stück gehabt, ohne dich bewegen zu müssen. Das ist sehr absurd, das Ganze. Aber auf Zahlen kommt es ja nicht an, das wollen wir nochmal erwähnen. Ne? Nein, aber die Runde um den See mit 20 Manzis geht denn ja gar nicht. Wenn du über 2 Stunden bist, hast Pech gehabt. Naja, du musst diese komischen Zusteckpacks für Handys haben, die so 4A, weil die reinhauen und dann fropst das unten rein. Obwohl hier der Biker SLK hat mir ja mal eingescannte Physikexperten Zeitung geschickt, keine Ahnung, wie das Teil da hieß. Es gibt tatsächlich schon in Amerika Brennstoffzelle fürs Handy zu kaufen. Also eine Schubkarre oder wie transportiert? Nein, nein, es ist wirklich vielleicht so groß wie ein Walkman. Echt? Dieses Teil, ja. Und steckst dann da so ein kleines Energiemodul rein, damit betreibst du das dann und es ist eine ganz witzige Sache, damit hast du dann keine Energieprobleme unterwegs. Apple hat sowas gerade patentieren lassen auch noch. Also, die patentieren ja alles. Ja. Nee, darfst ja nicht mal mehr so, so einen Schieber vor der Tür haben, das ist ja auch schon wieder Slider. Die Unlock-Function. Ja. Ja, das ist ja cool, das wusste ich noch nicht. Aber ich habe trotzdem, ich habe draußen lieber das da in der Hand als ein Handy. Dann halt, wenn mir das runterfällt, und ja, dann fällt es runter. Wenn das Handy runterfällt, tja, neues jo. Handy. Jo. Das weiß ich nicht. Ich finde so ein Outdoor-Gerät besser. Vor allem der Faktor, wenn das Handy runterfällt oder so und mal wirklich ein Notfall eintritt, das Handy kaputt ist oder alle ist, oder leer, also ja. Der Akku leer, das ist auch ein Problem, wenn du kein zweites dabei hast. Das ist auch mal. Also auch über mehrere Tage. Wir haben mal, ich habe diesen Nothing But Stones gemacht, das ist so ein das nördlichste Zipfel Europas. Und da läufst du halt 25 Kilometer nicht ganz einmal hin und wieder zurück, aber über Geröll. Also du bist so 3 bis 4 Tage unterwegs. Wenn du, sei denn, du bist topfit. Also irgendwelche haben das auch in 24 Stunden geschafft, wie auch immer sie das gemacht haben. Da löst es sich dann auch die Fußsohle schon, glaube ich, ab. Und das wäre mit dem Handy gar nicht möglich. Wie soll ich das? Nein. Ja, mit so einer Brennstoffzelle müsste das ja, dann weißt du, wie lange die hält. Ja gut, aber dann kommt das Feuchtigkeitsproblem. Ja. Wenn ich denn an die Tour mit Alpha-Männchen denke, vor 2 Jahren haben wir einen Nachtcache 6 Stunden lang bei Eisregen gemacht. Und das ging halt nur mit den GPS-Geräten, das hätte kein Telefon mitgemacht. Wer schreibt da einer? Schutzhülle, wer ist das? Blue? Nee, was? Butrido? Kenne ich gar nicht. Ach, trotzdem sei gegrüßt. Schutzhülle mit Zusatzakku. Doppelte Akkulaufzeit. Ja, dann habe ich statt 2 Stunden, 4 Stunden, wäre ich Nothing But Stones immer noch nicht ganz mitschaffen. Dieses Jahr wollen wir ja wieder nach Skandinavien. Da haben wir einen Cache geplant. Da müssen wir 50 Kilometer eine Tour, also 100 hin und zurück. Ja, wie viel Akkupack soll ich denn mitnehmen? Da kann ich mich irgendwann nicht mehr fortbewegen, weil ich 200 Kilo Batterien hinten im Rucksack habe. Das ist ja auch scheiße irgendwie. Gibt es nicht inzwischen Sombreros mit Solarzelle oder so? Ja, oder so einen kleinen so Dynamo zum Drehen. Ich hatte früher mal so eine Schütteltaschenlampe. Damit habe ich meinen ersten Nachtcache gemacht. Da musstest du mal schütteln, da hast du 5 Minuten leuchten können. Die hat nicht einen Reflektor gefunden, die scheiß Lampe. Aber man war ja noch so voller Elan, dass man den trotzdem gemacht hat. Also Nachtcache kann ich echt nur wärmstens empfehlen, einen zu machen. Das ist wirklich toll. Macht die Moorgeister. Okay, ja. Wartet mal, wenn ihr zu zweit seid, wenn es richtig geregnet hat. Die gesamte Gelände liegt nämlich unter Null. Und so sieht das dann auch aus. Das ist echt geil. Cool. Also der hat keine Technik, nichts. Der hat nichts Elektronisches. Da läufst du nur eine Reflektorstrecke hinterher. Aber geil. Du siehst aus wie Sauermende. So fühlst du dich dann auch, weil da ist wirklich alles patschig. Oh, klar. Aber das Ding ist cool. Wenn man Natur liebt, muss man das haben. Solarlader, ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber am einfachsten bleibt ja so ein Garmin Montana oder Oregon, wo einfach AA-Batterien reinpassen. Was eigentlich einen Tag über durchhält. Ich habe das noch nicht geschafft. Ich habe am Anfang gedacht, die haben ja in die Montana hier diesen Akku drin. Der ist ja mitgeliefert. Also du hast standardmäßig diesen Akku. Und wenn der alle ist, kannst du ihn rausnehmen und stattdessen 3 AA-Batterien reintun. Ich habe das Ding jetzt schon ein paar Monate. Ich habe das noch nicht einmal geschafft, diesen Akku alle zu kriegen. Boah. Also, der ist wirklich gut. Das hätte ich vorher nicht geglaubt. Ich habe echt gedacht, das ist Schrott, aber nee, kann ich sagen. Stark. Und er lädt auch noch während der Fahrt auf, weil ich hau den dann in diesen Halter davon rein. Dann hat er nämlich sogar noch Audioausgabe und dann funktioniert er wie normales GPS. Das ist ziemlich cool. Ich meine, lassen sich auch gut bezahlen davon ab. Das muss man ja auch mal realistisch sagen. Aber das funktioniert auch relativ gut. Ja, also wie ein ganz normales Nüvi ist das dann. Cool, das ist natürlich praktisch. Hast du da OpenStreetMap drauf? Auch. Auch, okay. Da ist jetzt im Moment, ist da OpenStreetMap komplett Europa drauf, einfach weil das wenig Platz kostet. Also wenig Platz in Anführungszeichen, passt ja nach 8 Gigabyte-Karte rein. Ja. Dann ist da die Topo Deutschland drauf, die habe ich sogar gekauft, deswegen kann ich das zugeben. Oder habe ich mal zum Geburtstag gekriegt, irgendwie. Auf jeden Fall habe ich die. Und dieses, wie heißt das, zum Autofahren? Wie heißen die denn? Also mit der Topo 2010 Deutschland kann man auch routen lassen, also fürs Auto. Mhm. Und aber das dann, taugt nur bedingend. Also Beispiel Lüneburg, da sollte ich ja einmal quer durch die Fußgängerzone fahren. Naja, Kleinigkeiten. Ne? Ja. Unschärfen sozusagen. Genau. Und dann gibt es auch dieses, wie heißt denn dieses, wo die Scheiße, das von Garmin zum Auto fahren. Ja, komm, weißt du, welche ich meine? Ne? Ja, weiß ich. Die sind auch billiger, da kriegst du irgendwie für 80 Euro dann ganz Europa. Das muss man, also das ist, das, da sind aber die Feldwege da nicht drauf. Ich komme nicht auf den Namen. Das ist dann ganz normal, läuft das alles mit diesem Mapsoft und dann kannst du es aufs Gerät spielen. Aber das funktioniert relativ gut. Kannst du nicht mit der Open Caching Karte navigieren? Nee, eben noch nicht. Ja, da sind die, glaube ich, dran. Open Speed Map, Entschuldigung. Open Caching ist gut. Ich glaube, da sind die dran, aber das geht, glaube ich, noch nicht. Aber da gibt es doch verschiedene Applikationen. Also ich habe mich da neulich mal kurz mit beschäftigt, als ich mir so, ich sag mal, schon Navis vorausgesucht habe sozusagen. Mhm. Also es gab schon welche, die wurden dann auch so in der Tabelle aufgeführt nach entweder nur Fahrrad, aber es gab auch welche, die waren für das Auto rüber. Also die sind von OpenStreetMap abgeleitet. Ja. Und die sind dann, da kann man aber auch routen und sowas. Also die Karten von OpenStreetMap grundsätzlich würden das unterstützen, weil ja. Da sind ja alle Daten hinterlegt mit Straßensperren, also diese Straßenpoller für Fußgängerzonen. Aber Garmin ist da sehr zickig. Anwaltstraßen und so weiter. Hier steht auch City Navigator heißen die, das die meinte ich. Ja, genau. Das sind die. Naja, die OSM sind in der Lage, aber Garmin irgendwie noch nicht so richtig. Also das soll wohl auch schon gehen, aber alles so mit Fakes, die Firmware ein bisschen und dann kriegst du auch noch irgendwie Spoilerbilder dazu auch noch rein und ja, was du alles machen kannst. Aber ja, gut, die wollen eigene Karten verkaufen. Insofern fördern sie das natürlich nicht. Eben. Und ich habe keinen Bock, die Firmware zu patchen mit irgendwas aus dem Internet. Sorry, aber ich habe diese Woche schon, als ITler kennst du ja, mir haben sie das Telefon abgeklemmt. Ja. Vodafone hat gesagt, ach, zum 13. klemmen wir dir mal das Telefon ab. Aber die Portierung der Nummern, die geben wir dir erst am 19. Also wie immer, ich wüsste gar nicht, dass das erlaubt ist, aber es ist so. Dann habe ich eine Woche kein Telefon. Hatte ich hier so einen schwedischen UMTS-Stick. Den habe ich oben jetzt dran. Oh, meine Scheiße. Der muss ich unlocken. SIM-Lock rausnehmen. Ja. Da gibt es echt Generatoren im Internet. Da gibt es dann hier auf der Seite die Nummer ein. Die E-Mail-Nummer. Mhm. Und dann kommt dann tatsächlich eine Nummer. Und das funktioniert. Und dann musst du diese obskure Software downloaden. Irgendwas auf diesen Stick schreiben. Vermutlich zahle ich jetzt das Doppelte, schätze ich mal. Nee, keine Ahnung. Und dann ging der Stick plötzlich. Der wollte vorher nicht an der Fritzbox oben laufen. Okay. Weil eben 6 Tage muss ich ja irgendwie überbrücken. Hier. 6 Tage unter Internet, das ist ja die Höchststrafe. Also boah, da wird man richtig aggressiv, mal gesagt. Also heutzutage wirklich. Wenn das ja, es ist wirklich, das ist ein Stück Lebensqualität mittlerweile. Da ist es mir jetzt die 6 Tage echt aufgefallen. Ja. Ich habe es neulich gerade, also, was heißt neulich gerade, aber ich habe neulich gerade mal drüber nachgedacht, so was es bedeuten würde. Ja, man stellt man sich mal vor, man geht montags morgens aus dem Haus in der S-Bahn, fährt in die Stadt oder so zum Arbeiten, hat kein Smartphone dabei und guckt mal eben, was so auf heise.de oder weiß ich was auf irgendwelchen anderen Seiten steht zum Beispiel. Geocaching.com zum Beispiel. Du müsstest dir eine Zeitung kaufen und dieses analoge Medium auslesen. Ja, wobei das hat auch mal wieder was, wenn sie dann am Bahnhof stehen und eine Zeitung verteilen, denkt man so, ein Zeitungsabo kommt man sich auch mal wieder besorgen. Also lesen tue ich tatsächlich immer noch lieber aus Zeitung, muss ich jetzt zugeben, weil da bin ich immer noch Papierfreak. Aber das mit dem Loggen fiel mir speziell auf. Komm, ich abends nach Hause, kann ich loggen. Scheiße, was denn jetzt wieder mit dem blöden Notebook? Das ist für hier gut, dass wir gucken können, hier unsere Kommentare. Aber ansonsten ist das so ein, dieses Billig-Toshiba, da ist so ein besserer, wie heißt der denn? Wie heißt der Gegner von Intel? AMD. Und da ist dieser 350er drin. Das ist ja ein besserer Netbook-Prozessor. Viel besser ist der ja gar nicht. Und so schnell ist auch dieses Notebook in etwa. Oh Mann. Und dann wollte die Fritzbox erst nicht mit den UMTS-Sticks. Der von der Telekom geht schon gleich gar nicht. Also überhaupt keine Chance. Die Telekom ist echt die Technik der Weltmeister. Also bis das alles lief. Oh. Und dann nicht loggen können. Oh, das war gruselig. So, was haben wir jetzt noch? Haben wir noch was zu erzählen? Wir wollen die Leute ja auch nicht langweilen. Also haben wir noch was Caching-seitiges? Wir haben noch das Thema, was der KS-Cache. Oh, stimmt, du hast. Oh, ich muss es mal einmal ankündigen. Ich habe das extra nicht gelesen, damit ich jetzt. Ja. Wie machen wir das denn? Damit du mal mehr zum Erzählen kommst heute und nicht immer ich. Ich war immer etwas abgelenkt. Ich lese gerade. Aber läuft ja noch. Na, dann schneiden wir kurz mal mit. Achso, denn. Gibt es morgen Dosenfischer-Podcast mit unseren Stimmen, oder? Ja, müssen wir aufpassen, dass es nicht Rückkopplungen gibt. Ja, mit Scheiße, wir wollen euch um Gottes Willen keine Konkurrenz machen. Also wenn ihr auch wieder live seid, sagt Bescheid, dann verlegen wir auf Donnerstag. Ja. Jetzt haben wir ja keine Chance, dann hören die alle bei denen zu und wir sitzen hier wie die letzten Doofen. Also die Dosenfischer sind aus Schwerin. Und das sind so die. Jetzt muss ich vorsichtig sein, sonst sind die anderen beleidigt oder ich ehre sie nicht genug oder wie soll man das sagen? Ja, alles sind so der Standard-Podcast. Die haben so als erste Standard klingt so einfach, nein. Naja, aber die haben als Erste angefangen, das regelmäßig zumindest schon mal zu machen. Das ist einfach der Geocaching-Podcast. Ja, mit Sicherheit mit den meisten Hörern, da werde ich so drauf. Also von diesem Podcast gibt es mittlerweile eine ganze Menge, wie wir sie auch machen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele, aber es gibt viele. Und das sind so aber die Ersten, mit die so regelmäßig in der Form, wie sie ihn machen, gemacht haben. Also wenn du einfach nur einmal in der Woche hören willst, was Neues beim Geocachen gibt, empfehle ich dir, hol dir diesen Dosenfischer-Podcast. Da zwei nette Jungs, die wirklich das gut rüberbringen und die alles so zusammenfassen, was in der Woche passiert ist. Das ist echt cool. Also es ist besser wie jeder Blog oder irgendwas. Das hört sich gut an, ja. Also ich lobe die nicht nur, weil ich die mag, sondern ich finde sie einfach, die machen das einfach gut. Wie lange machen sie das jetzt? 5 Jahre? 4, 5 Jahre? Wie lange macht ihr das? Achso, die werden ja jetzt selber wahrscheinlich da gerade auf Podcast holen. Ja. Also die machen das schon etliche Jahre jetzt. Ich würde sagen 4 Jahre. Ja. Und die werden auch viel kopiert. Also muss man ganz ehrlich sagen, von denen, die es sonst auch so gibt, sind viele auch echt Kopien. Die versuchen es ähnlich zu machen. Nicht alle, um Gottes Willen, aber schon einige. Also das ist, und das klappt einfach nicht. Dafür sind die zu lange dabei, die beiden. Ja, jetzt mal wieder rüber zu dem KS-Michel. Der hat in seinem Blog mal wieder einen schönen Artikel geschrieben. Und zwar hat ihn jemand gefragt, wie es dann aussieht, Linktausch zum Thema Geocaching und so weiter. Und er hat es nicht einfach ignoriert, sondern hat dann nochmal genauer nachgefragt. Hat 8 Fragen zurückgestellt, 7 Antworten darauf bekommen. Warte mal ganz kurz, dass man einmal dazu sagt, die meisten werden ihn zwar kennen, aber du musst ihn halt auch noch nicht, KS-Michel. Der ist hier aus Hamburg. Der arbeitet, wo ist der bei der Computerbild? Ich weiß gar nicht, wo genau, aber er ist vom Fach. Also der ist, glaube ich, da Spezialist für diese Geräte bei Computerbild oder so, ne? Ja. Also ich weiß nicht ganz genau, aber er ist Fachmann. Also er ist auch ITler nicht, sondern eher so jetzt hier so für GPS und so auch zuständig. Okay. Da weiß er wirklich von der Rede. Übrigens auch ein interessanter Blog, wenn du mal nachlesen willst über Geräte. Weil in seinem Blog hat auch Alligatöse viel geschrieben. Das ist die Frau, die hier über 10.000 Founds hat, also die schon ewig dabei ist. Schon mal gesehen. Und die macht das klasse, weil die beschreibt die Geräte aus ihrer Sicht. Nämlich aus, wie benutze ich das? Und das ist echt cool, weil die scheißt was drauf, was da für technische Daten sind, sondern die nimmt ein Gerät in der Hand und beschreibt das. Das liest sich gut. Okay, ja, das werde ich mir merken, wenn ich jetzt auf die Suche gehe. Mhm. So, du bitte. Ich mal wieder? Ja. Also er hat dort einmal so einen Standard Blog bekommen, also einen Textblog, was sie eigentlich machen, die ihn angeschrieben haben, warum sie einen Linktausch haben wollen und die beschreiben halt Geocaching. Das müsste man sich da auch mal wieder lesen. Es ist zum Schmunzeln, was die unter Geocaching verstehen. Dass man also mit Hilfskräften unterwegs ist oder als Einzelkämpfer. Er hat auch ein paar Sachen unterstrichen, die sehr passend sind. Hilfskräfte fand ich gut, ja. Ja, man muss über Anhöhen kriechen, Felsbrocken überwinden und durch Dickichte robben, damit man zum Schatz kommt. Klar, das muss man immer, überall, ohne Ausnahme. Die Suche wird natürlich verschärft durch knifflige Rätsel und komplizierte Karten. Karten fand ich auch spannend. Ich habe noch nie eine Karte in der Hand gehabt, aber nee. Na, und der Alltag ist ja immer so stressig, deswegen kann so ein Abenteuer nicht schaden. Deswegen das ist der Teil, der stimmt. Also, das ist ja sicher. Das, so hat er ja auch angefangen. Also hat unser Gast sogar schon bestätigt. So, und was sie halt nicht beantwortet hatten, war eigentlich die letzte interessante Frage. Ihr tretet auch an Blogs heran und versucht auf diesem Wege bekannter zu werden. Ist das bloßes Suchmaschinenmarketing oder glaubt ihr, über soziale Medien besser ihre Zielgruppe zu erreichen? Ja, keine Antwort. Aber auf die andere Frage, ich habe das mal überflogen. Also man merkt, da soll verkauft werden. Nichts anderes. Ja, das geht nur um Verkaufen. Die bieten es in 38 Städten zurzeit an. Professionell geführtes Geocaching. Also da wird der Einstieg dann richtig beigebracht. Weil das natürlich so ist, manche trauen sich ja nicht in den Wald, weil sie sich verlaufen. Stimmt, scheint auch drin, ja. Und den Leuten muss natürlich unbedingt Geocaching beigebracht werden. Wobei, ich weiß nicht, ob das die gleiche Firma ist. Ich vermute, er meint vielleicht sogar Geocoaching. Weil ich habe letzte mit Hinz und Kunz, also das ist hier so eine Zeitung für Obdachlose in Hamburg, telefoniert. Den hatte ich mal die Idee nahegebracht, warum sie nicht einen Podcast machen. Die haben ja die Obdachlosen da, ne? Kennst du das auch? Und die Zeitung verkaufen, die haben ja alle Schicksale. Das ist ja, das interessiert ja eigentlich Leute, und zumindest manche Leute. Und gerade im Internet, glaube ich, sind so die Leute, die sich das auch anhören würden. Und deswegen hatte ich dir mal vorgeschlagen, Podcasts zu machen. Da kamen wir so ins Gespräch und die erzählten mir auch, also sie hat eine Firma angesprochen wegen Geocoaching. ob sie denn nicht ihre Verkäufer zum Geocoaching schicken wollten. Also keine Ahnung, was sie da mit denen unternehmen wollten. Also so, wollten sie Obdachlose mit GPS-Gerät ausstatten zum Cachen? Also ich glaube, die haben andere Probleme. Ja. Allerdings, wenn die Leute nicht in den Wald gehen wollen zum Cachen, weil sie sich da verlaufen, sondern nach Stadt kennen. Da steht tatsächlich, das hast du komplett ausgedruckt. Ja. Da steht ja tatsächlich irgendwo, das habe ich auch gelesen, über die Verlaufen. Also absolut geil. Ich finde auch so, was treibt die Leute zu einem kostenpflichtigen, also das muss man sich vorstellen, kostenpflichtigen, betreuten Geocaching-Angebot. Das hört sich an, als wenn mich einer im Rollstuhl in den Wald schiebt, finde ich. Also ja, irgendwie. Ist, und dann steht hier Einzelbucher, Kennenlernen der Natur, Spaß in einer Gruppe haben. Ja, das kann ich auch alles ohne zu bezahlen. Die Natur kennenlernen oder Spaß in einer Gruppe haben, dass ich bezahle, das hört sich eher nach Gruppensex an. Also ich weiß auch, ich finde das völlig absurd, dieses Ganze. Deswegen habe ich den Artikel auch erst so, ja, ich habe den überflogen und gedacht, ja, der übliche Scheiß. Aber er hat das schon cool geschrieben wieder. Also ohne was gegen Waldorfschüler haben zu wollen, das hört sich so irgendwie nach Waldorfschule für Geocacher an. Wir tanzen unseren Namen beim Cachen. Ja, Cachen. Irgendwie so total, weiß ich nicht, so total komisch. Ja, aber das, also wenn du das liest, das geht auch so komplett durch. Also, eigentlich geht es darum, die wollten irgendeinen vorgefertigten Text auf den Blogs mit unterbringen. So, und dann geben sie dir dafür einen Gutschein von 50 Euro, wenn du den Text in deinem Blog veröffentlichst. Aber der Text ist schon geschrieben, wie sagte Kais Michael, das sah wie von einem 10-jährigen Kind, ohne jetzt 10-jährigen Kindern zu nahe zu treten. Aber so liest sich das aber nicht wie professionelle Anbieter von irgendeiner Dienstleistung. Ja, ziemlich absurd. Und ja, besonders interessant ist bei seinem Artikel einfach, dass er wirklich Rückfragen gestellt hat und darauf Antworten bekommen hat. Das finde ich auch erstaunlich, dass sie da. Naja, gut, wenn, ich weiß nicht, mit was er unterschrieben hat. Wenn natürlich drunter stand, Reporter der Computerbild. Das mag ja durchaus sein, warum auch nicht? Ja, aber dann antworten sie eher, das meine ich. Ja. Bevor sie zerrissen werden, antworten aber sie. Aber immerhin, es gab da mal Antworten und er war dann auch so gut. Er hat das komplett veröffentlicht, aber ohne Angabe der Firma. Ja. Zum einen will er denen natürlich keinen Link geben und so weiter. Das ist schon ganz gut. Fand ich gut. Und ja. Er hat damit jetzt keinen Shitstorm losgetreten. Das geht sonst ja auch immer ganz fix. Aber so gab es tatsächlich mal Antworten. Man kann so ein bisschen was herauslesen, was die sich da eigentlich vorstellen, die Anbieter, was die von Geocaching überhaupt halten, was die denken, was das ist. Also du siehst, dass dieser Anbieter davon gar keine Ahnung hat. Hier ist auch so ein Teil. Natürlich bauen wir dann kleinere Schätze in die jeweiligen Routen ein. Dies können zum Beispiel Süßigkeiten, Getränke etc. sein. Also das, was im Geocaching grundsätzlich nichts in der Dose verloren hat, weiß ich nicht, ob du das auch schon gehört hast, das gilt somit zu den Regeln. Ja. Essen, Trinken, Medizin, nee, hat nichts im Cache zu suchen. Findest du aber erstaunlicherweise immer wieder. Also es ist echt unfassbar. Echt? Ja, ja. Ja, das ist das eine. Und es gibt ja diese Grundregel des Tauschens. Du sollst ja, wenn du etwas herausnimmst, etwas Gleichwertiges hereinlegen. Das tun okay. Die gar nicht. Hier dürfen sie die behalten. Ja. Da heißt es, nee, die Schätze, die werden geplündert. Dafür sind ja Schätze da, dass man sie plündert. Also das Geilste, was ich in so einem Cache mal gefunden habe, ist tatsächlich noch ein eingepackter Tampon. Also ich weiß nicht ernsthaft, ob irgendeine Cacherin auf die Idee kommt, die da rauszunehmen und zu nutzen, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Und der war auch nicht zum Trocknen da drin, also der war noch in Plastikfolie eingepackt. Also es war schon ziemlich absurd. Ja, das ist ganz ehrlich, die Firma, ey, weil es ist wirklich, die wollen einfach Geld machen auf die Schnelle. Alles wird mittlerweile Geocaching genannt, wenn da so lange das irgendwie im Wald stattfindet und über einen Kamm geschoren. Das ist auch wieder so eine Sache, wo es dann falsch ankommen kann, wenn es irgendwie jemand macht, der davon noch nie was gehört hat, oh komm, wir buchen da mal einen Kurs in Stadt XY oder so, machen das da oder Wald XY, wie auch immer, und dann kriegen die irgend so einen Scheiß gezeigt. Ich buche das ja teilweise nicht mal selber. Da bucht dann irgendein Chef, der sagt, wir machen hier irgendwie Gruppentherapie oder wie sich das dann nennt, für Firmen. Teambildung. Ja, ich melde mal da irgendwie meine Abteilung mit 20 Personen an. So, und 20 davon sind vielleicht zufälligerweise alles Leute, die eigentlich sonst nicht in der Natur unterwegs sind, welchen Job die auch immer nachgehen. Die auch gar keinen Bock haben. Und davon versuchen das nachher zwei vielleicht weiterzumachen. Mhm. Und diese zwei, die verrennen sich doch völlig. Also nicht nur, dass sie sich verlaufen, sondern... Ist, was hier eine Chat gerade schreibt hier. Vor allem werden dann Coins und TBs geplündert. Genau. Ja. Die lernen gar nicht kennen, was das ist. Ich möchte nicht wissen, meine Coins sind ja mittlerweile 7 oder 8 von weg. Die sind alle geklaut. Ich möchte nicht wissen, wie viele davon in irgendwelchen Kinderzimmern liegen, weil die gar nicht wissen, was sie da haben. Das sind ja irgendwelche Kinder, Familien, das Kind krabbelt sich so schnell mal eine Coin da raus und zack, ist die verschwunden. Und klar, da müssen die Eltern auch noch mitkriegen. Ja. Wenn die das Ding erst aufmachen, zack. Ja, aber genau, dann ist das in der Tasche und weg ist das. Das ist gar nicht bös gemeint oder so, das ist einfach passiert dann halt. Deswegen TBs würde ich auch nochmal losschicken, finde ich auch witzig. Gerade mit so einer Geschichte ist natürlich geil, also das muss man, ich meine, das ist natürlich sowieso was Rausragendes. Aber so Besondere TBs finde ich cool. Es gibt ja auch riesengroße. Es gibt Tiere schwere. Ich habe mal so ein Stück Bahnschiene, so 20 cm. Da bist du so mit 10 Kilo dabei und da hängt dann so der TB-Bömpel dran. Oder Rasengitterstein ist auch unterwegs. Ja, genau. Die nehme ich auch am liebsten mit, die Dinger, weil es ist zu witzig, sich dafür was Neues zu suchen. Ich hatte mal eine große Scheibe eines Baumstammes mit einer TB-Plakette. Die war direkt angeschraubt auf die Unterseite. Und ich habe das natürlich in keinen Cache reinlegen können. Das Ding war sowieso total vermoost. Ich habe es dann einfach auf den Cache oben draufgelegt. Auf die mögliche Tarnung. Ja, und dann kam natürlich von den nächsten Loks, der TB ist nicht da. Ja, kann ich mir vorstellen. So, dann habe ich einen angeschrieben, der hatte dann gelockt, ja, ich habe den Cache heute nicht gefunden, aber ich komme nächstes Wochenende wieder. Dann dachte ich, okay, das ist die Chance. Den schreibe ich jetzt an, den erkläre ich, wie dieser TB aussieht, was es damit auf sich hat, dass der den vielleicht mal mitnimmt. Ja. Ja, dem war das dann zu groß. Das dauerte, glaube ich, ein halbes Jahr, bis dieser TB dort wieder weg ist. Ich hatte den auf der Watchlist und den entsprechenden Cache auch. Ja, ja. Das war gar nicht so leicht, jemanden dann zu finden, der diesen TB endlich mal dann... Aber selbst normale TBs werden nicht mehr so richtig mitgenommen. Ich hatte eine CD, wollte ich einem nach Köln schicken, lag hier in Stade im TB-Hotel, ich glaube, einen Monat locker. Ich wollte gerade sagen, man, teilweise hat man da, also ich will jetzt nicht sagen schlechtes Gewissen, aber ich habe auch schon mal, das war glaube ich mein zweiter oder so, ich weiß gar nicht, den habe ich so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen abgelegen. Hinten auf dem Dorf, da kommt halt nicht jeden Tag einer vorbei und nimmt den mit. Wie gesagt, dann haben auch nicht alle Leute Bock, was mitzunehmen. Ja, ja, das ist fair. Und denkst du immer so, der soll jetzt eigentlich weiterreisen, will irgendwo anders hin und hast den da hingepackt, muss jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil du den da hingelegt hast und nicht irgendwo hin, weil, wo er. Nee, da gibt es ja noch TB Rescue. Das ist auch noch eine Internetseite. Die arbeiten sogar mit Garmin, mit Groundspeak zusammen in Amerika. Also die dürfen die API irgendwie benutzen, da sind sie ziemlich dicht angebunden. Okay. Und da kannst du, wenn du wenn dein TB jetzt irgendwie 3 Monate liegt und du merkst, das holt keine Sau ab da, dann kannst du das da einstellen. Da gibt es Leute, die machen das extra wegen TB Rescue, die gehen dann dahin, holen den ab und packen den irgendwas rein. Das funktioniert tatsächlich gut offensichtlich. Cool. Das trifft ja manchmal Leute, die zufällig in der Nähe von diesem Cache wohnen, der da betroffen ist, den schon erstmal gefunden haben. Die gehen dann direkt zum Final, holen das Ding da raus. Und wissen, okay, da liegt der Cache, da fahre ich nachher arbeiten mal eben lang und hol den TB raus. Da bist du immer noch, da bist du, der das angestoßen hat, wirst du immer genannt. Ich kann mich noch an den ersten Zettel erinnern, den wir irgendwann mal aufgeschrieben haben. Mir auch nicht. Boah, die ganzen Codenamen, die wir anfangs hatten, die dürfen wir gar nicht nennen. Stimmt. Oh mein Gott, die werden auch schon geklaut, die Dinger? Icon Roulette Tax. Also ich weiß, es wird alles geklaut. Ich, wie gesagt, TBs schicke ich auch noch los, aber dann möglichst groß und dann was Witziges. Es gibt so ein paar ganz besondere, so sitzen die Figuren und so viele Events, die habe ich auch schon mal gesehen. Dann gibt es den Dicken. Die größte Geocoin der Welt war es zumindest, als sie rauskam. Das war, als sie, die fahren einmal im Jahr, gibt es die Nordseetaufe, das ist dieser Schweigert aus dem Nordseeland. Der macht echt ganz viel in der Community, der macht Filme, der macht Podcasts, der macht alles Mögliche. Und dem hat dann der Louis Seifer, der Teufel, der hat ihn dann als Dank dafür, dass er es organisiert hat, auf die Idee von, ich glaube, Jofi, irgendwelche Leute haben sich zusammengetan, eine Coin auf den Anker geschweißt. Und das ist jetzt die größte Coin irgendwie der Welt. Zumindest war sie das zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile gibt es wohl noch eine größere aus der Schweiz, aber da war es die größte. Der hat jetzt tatsächlich vor seinem Haus im Vorgarten diesen riesigen Anker stehen, Gold angemalt. Also schön ist auch was anderes, ist was Besonderes, dann wird man so. Ja. Schön würde mir jetzt nicht als erstes einfallen. Aber schon cool, das Teil. Und den kannst du dann auch, das kannst du natürlich nicht mitnehmen, sondern das Cover nur. Ne? Ja, das ist schon cool, das Teil. Solche Coins, solche TBs finde ich dann schon haben wir es. Oder die als Coin ist es ja so eine Liste. Genau, ja, Lirk, it's not a coin. It's not a coin. Doch, it's die längste Coin der Welt. Ich glaube, in der Schweiz haben sie da noch einen größeren gemacht. Da haben sie, glaube ich, einen Schokoladencoin oder was von 3 Meter Durchmesser. Irgendwie so, also irgendwas völlig Abgefahrenes hatten sie in der Schweiz dann gemacht und versteigert wohl. Das hatte ich aber auch nur am Rande. Also auf diesen Events hat es auch so ein bisschen diesen Touch von jedes Event will das vorige nochmal wieder toppen und noch größer. Und ob das auf Dauer funktioniert, ist noch eine andere Frage. Ne? Also, ob die Leute zusammenkriegst in Köln, waren da 4.500 Menschen und ich glaube, da ist auch langsam so ein Limit dann erreicht, wo es... Ja, dann wird es wieder teilweise gefährlich, wenn irgendwas passiert oder so. Ja, da musst du ja auch schon irgendwie Saalschutz hätte ich fast gesagt. Das ist noch steuerungsfähig. Ich habe ja schon bei dem Mega-Event in Bremen gedacht, okay, das ist heftig, geht da noch mehr? Ja, es geht mir. Ja, ja, Bremen war das erste hier, da haben wir hier, das war wann war das? 2008? Ach, der Pep müsste das eigentlich wissen, der war doch Mitorganisator aus Metall, nicht aus Schoki. Ja, aber jetzt brauchen wir doch das Datum von Bremen, das war der erste Mega-Event. So. Es gab noch vorher schon mal ein, zwei, irgendwie im Geopod Olympics. Ja, aber das war so früh, da waren noch nicht so viele. Also in Bremen war so das irgendwie das erste, wo aus ganz Deutschland alle angefahren kamen. Okay. Für mich auch so das erste große. Das waren 1000 Leute, nicht ganz, ne? Es war schon ziemlich voll jedenfalls. Der Anker 97 cm hoch und 40 Kilo schwer. Ja, kann man schlecht mitnehmen. Genau, in der Schweiz gab es eine Kräuel mit 105 cm. Siehst du, die ist zwar etwas größer, ja, leichter. Spätestens wenn ich da gewesen bin, ist nicht mehr viel von übrig. Bremen 2009, ich hätte das echt früher getippt. Aber das war so das erste. Nun haben die Bremer eine große Community, die Hamburger auch. Damit war das sowieso schon gut gefüllt, dieses Event. Und dann kamen irgendwie aus ganz Deutschland auch noch alle dazu. Das war so, das war das richtig Erste, was so was alle hörten. Und da war es ja auch noch spannend, wird es wirklich mega. Also die haben wir selber auch noch gebibbert, ja, auf dem Weg dahin, bis sie endlich den offiziellen Mega-Status dann hatten. Das war eigentlich ein relativ einfaches. Das war eine große Halle, da passten die Leute aber gut rein und da war gar nicht so viel drin. Da gab es so ein bisschen Klettern zu gucken und in der Mitte konntest du sitzen und essen. Also eigentlich von der Veranstaltung her war es gar nicht. Es gab ein Dosenfischer-Konzert, hallo. Ja, das erste Dosenfischer-Konzert. Also die beiden Jungs, die da Podcast machen, die singen auch noch. Ja, also der eine davon, der andere spielt dann, was spielt er? Wie heißt das Ding? Querflöte. Nee, doch. Ja, Querflöte auch, aber auch hier dieses Mann mit den Tasten da, Klavier zum Hochklemmen da, wie heißt das Scheiße? Keyboard, genau. Mann, ich komme ja auch da. Du hast gerade extra nichts gesagt. Querflöte kommt ja nur ab und zu. Und da haben die beiden ihr erstes Konzert dann. War das das erste Konzert? Doch, das war ja, das erste Konzert, stimmt. Ja. Es war das erste Konzert, das war schon ganz cool dann. Ging ein bisschen unter, weil so die Halle war so riesig damit. War nicht so viele Leute mehr. Dadurch war das, aber es war trotzdem eine geile Stimmung. Also das war schon 2009, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, ich fing das an mit der Musik. Ja. Oh mein Gott, jetzt kommen wir so ein Schwafeln von Alterszeiten. Ja, haben wir jetzt noch was? Sind noch irgendwelche Fragen? Nee, ist nichts mehr. Ja, ich habe ja gesehen, dass ein Keyboard ist, Jungs. Jetzt ist er ein gut Mensch. 2000 Kescher war in Bremen. Du Scheiße, ich hab die. Wäre ich alter? Ich habe echt gedacht, 2008 oder so. Das ist jetzt 2 Jahre her. 2,5. Hätte ich vielleicht viel länger gedacht. Klavier zum Hochklappen. Aber in Bremen war eigentlich überschaubar. Es war nur in der Halle eigentlich. Also, und rund um die Caches, das war. Das war schon abartig. Die Hälfte hat ihre Caches eingesammelt, um die zu schützen. Haben sie einfach disabled. Konnte ich auch verstehen, hätten sie nur ein bisschen früher machen können. Weil die jetzt 3 Tage vorher das disabled haben, kommen 2000 Cacher mit Pocket Query auf dem Gerät an. Da hatte noch keiner disabled. Das hat nicht so viel gebracht. Und also zum Cachen konnte es da fast nicht gehen in Bremen, weil überall schon wirklich 100 Leute standen. Das war schon. Ja. 2009, da war ich drüber weg. Das war Ulm 2010. Ja. Mhm. Und was war 2011? Jedenfalls mit Dosenfischer-Konzert. Ja. 2011 war Lost in MV. Das war hier in Mecklenburg-Vorpommern auf so einem Lost Place-Gelände. Da war ich allerdings nicht. Da war aber noch ein zweites. Das Köln. War auf jeden Fall mal ein ganz offizieller und legaler Lost Place. Ja. Geocoin-Fest in Köln war da noch. Das war also unglaublich. Das war da, wo die Busse gefahren sind. Ah, okay. Und wo du auf den Dom rauf konntest und was die alles veranstaltet haben. Das war schon ein echt großes Kino. Wie gesagt, mit Cashen hatte das für mich alles nicht mehr sehr viel zu tun, aber. Das ist die einzige Möglichkeit, so Leute mal zu treffen, die man vom Cachen kennt, ja, die so von weiter weg kommen. Ja, klar. Das dann hast du in der Mitte, Köln ist natürlich günstig gelegen. Aber es hat diese eigenartige Möglichkeit, du gehst zu einem Tradi hin, kommst auf 5 Meter dicht dran, sagst einmal laut deinen Namen, kannst dich umdrehen und wieder weggehen. Ja, das stimmt. So wie zum Beispiel auf Hallig Hoge den einen Tradi gelockt. Also, als ich zum ersten Mal dorthin ging, in die Mitte auf die Hallig, da, wo die Menschentraube war, irgendwo in der Mitte befand sich ein Cache. Boah, Schande. 2007 war Bochum und 2011 war Ulm. Jetzt haben wir auch noch Ulm vergessen. Jetzt hören wir langsam auf. Wir reden uns hier Kopf und Kragen. Aber alles vergessen. Einmal war ich ja auch mit in Ulm. Das war 2010. Ich war doch 2010 in Ulm. Und das war auch mega. Schwerte wollte ich hin. Das ist für uns von hier so weit. Schwerte ist auch ein Mega. Okay. Und zwar über Ostern. Ich wollte ein Hotel kriegen und die haben sich alle herzlich gelacht, als ich da nach Hotel fragte. Erstens Ostern, zweitens dieses Event. Ja, das habe ich nicht. Hast du dich irgendwann gemeldet dieses Jahr schon? Noch gar nichts. Leipzig haben wir ja gemeldet. Wir wollten ja mal schauen, dass wir vielleicht Taschenlampen gucken. In 2 Monaten ist das ja. Also Mitte, was ist das? 17. März, Taschenlampen-Event bei Lüneburg. Ja. Jofri. Der macht zwar nur Kacke, aber ist egal. Nein, im Ernst. Der macht da ein gutes Event, das muss man ihm lassen. Ich finde ihn ja manchmal, ne, wir lieben uns ja ganz besonders, aber eigentlich, wie heißt das? Pack verträgt sich. Und man muss es ihm lassen, er tut es immer für die Geocacher-Gemeinschaft. Ja, und der hat einen außergewöhnlichen Cache im Vorgarten. Also Cache im Vorgarten mag ich eigentlich gar nicht. Er hat sich zumindest was Besonderes ausgedacht, hat einen alten Automaten. Was war das, ein Kondomautomat oder Zigarettenautomat? Ich habe den selber noch nie besucht. Ach, die hat er bestimmt irgendwo geklaut. Jedenfalls so einen alten mechanischen Automaten hat er im Vorgarten stehen und man kann sich da kleine Kartons ziehen mit Aufklebern und so weiter für Geocaching. Ja, cool. Und irgendwo um diesen Automaten herum befindet sich dann auch ein Cache. Aha. Oh, Allerheiligen haben wir auch vergessen. Ja, Allerheiligen ist aber kein Mega. Und Allerheiligen hat das Problem... Der Schweiger hat irgendwann mal angefangen, das erste Mal, wie gesagt, mit 80 Leuten auf diese Hallig zu fahren. Ja. Dann hat er das nächste Jahr wiederholt, da waren es dann 200, glaube ich. Also es waren jedenfalls wesentlich mehr schon. Ja. Im dritten Jahr hat er dann 2 Schiffe genommen. Da waren es dann irgendwie 300 Leute. Also mit 2 Schiffen rüber, das war dann schon langsam unübersichtlich. Und jetzt hat er gesagt, Mensch, im Frühjahr machen wir eine Fahrt aller Halligen, also alle Halligen, nicht Heiligen. Und zwar einfach alle Halligen anfahren. Diese Flotte hat so ein Schnellboot. So ein richtig, zwar für 200 Leute, aber eben Schnellboot, ein richtiges. Ja. Und jetzt, normalerweise kommt das in die Werft und die holen das jetzt eine Woche früher aus der Werft und das hat er komplett gemietet. Sozusagen. Und hat dann den ganzen Tag lang und hat dann gesagt, ich möchte an dem Tag lang die und die Route gefahren haben. Genau. Und bei jeder Hallig heißt es dann einmal runterspringen, kurz auf den Boden tippen, küssen und weiter. Und er war natürlich auch ein bisschen nervös, ob er alles vermietet. Das war gar nicht so billig, war es diesmal. Ich glaube 40, 50 Euro. Ja. Ja, 40, 50 Euro pro Person. Also müssen sie nehmen, weil einfach der Schiff kostet irgendwie 12.000 Euro oder was. Ja, anders kriegen sie es nicht rein. Ja. Wie lange war es? 2 Stunden? Ich glaube, nach 2 Stunden war es ausgebucht. Komplett. Wow. Also das ging unfassbar schnell. Also der hat bei seinen Events immer das Problem, der könnte das 5-fache an Plätzen belegen. Da hätte ich jetzt noch so eine Newbie-Frage zu. Ja. So, wenn man sich so anmeldet und sowas, wo wird denn das publik gemacht, dass es so diese Events gibt? Event findest du als Listing auf der Geocaching-Seite genauso wie einen normalen Cache. Okay. Es gibt ein Icon auf der Karte, es sieht so aus wie so eine Sprechblase, das Icon dazu. Ach so. Und das kannst du dann aufmachen und statt gefunden loggst du halt erstmal vorher will attend, dass du daran teilnehmen möchtest. Mhm. Kannst dich dann damit anmelden und sagen, ich komme hier mit, was weiß ich, 2 Erwachsenen und 8 Kindern oder sowas. Dass sie auch so ein bisschen planen können, die Organisatoren. Ah, okay. Und wenn du dann da warst und das besucht hast, dann kannst du hinterher dann attended loggen und kriegst dann dafür auch einen Statistikpunkt wie für einen gefundenen Cache. Ah, okay. Also beim normalen Event ist dieses will attend nur dafür da, dass die dem Wirt sagen können, wie viel kommen. Mhm. Bei Mega sieht schon anders aus. Also da ist im Allgemeinen ein Kostenbeitrag fällig. Also sie haben auch teilweise schon umsonst gemacht, aber damit, dass ich das trägt, ist meistens so was weiß ich, 10, 15 Euro. Da kriegst du meistens eine Coin dann dafür, die nur für dieses Event gemacht wurde. Okay. Und der Rest kostet auch nochmal. Also Essen und Trinken vor Ort ist dann aber billig. Ja. Ich habe auch gerade gesehen, oder man kriegt es so wie hier mit, indem sich einer da verrät, am 30.04. gibt es auch nochmal was, MS Treue. Darf man das überhaupt laut sagen? Also mehr als das, was du jetzt gesagt hast, ist da glaube ich noch gar nicht so offiziell. Ne? Der steht da aber schon. Also ich meine, das haben sie jetzt offiziell hier von sich gegeben. Also da verraten wir jetzt nichts, was das da nicht auch jeder lesen könnte. Sind jetzt sehr viel Zahlen. Also mit dem Taschenlampen-Event lag ich wohl falsch. 24.03. ist das richtige Datum? Nee. Doch. Nein, das ist 17.03. Louis Seifer schreibt 24.03. Nee, ich glaube, das bezog sich auf die Treue. Nee, die ist am 30.04. Oh, scheiße, jetzt kommentieren sie zu schnell. So schnell kann ich ja lesen. Ich weiß nicht, wann das Taschenlampen-Event ist. Und 30.04. ist zwar ein Montag, aber der 1.05. ist ja ein Feiertag. Insofern Jungs, ist es ja auch okay. Sagt uns nochmal, wann das Taschenlampen-Event ist, bitte genau. Also die Treue, damit ihr das überhaupt ein Begriff ist. Es gibt Betonschiffe. So, ich weiß nicht, wie viele davon übrig sind. 12 Stück war das mal oder so? Also nach dem Krieg haben sie so 12 Schiffe, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht, die Menge weiß ich nicht genau, aber so richtig aus Beton, wirklich. Gegossene Betonschiffe. Also was Absurderes gibt es gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Die schwimmen auch, die Dinger. Okay. Und eins liegt vor der Insel Pöhl. Ist das Insel? Also bei Pöhl. Du warst da, Frau. Ja, aber ich weiß nicht, was die Insel Pöhl ist. auf jeden Fall so zwischen Schwerin und Hamburg. Liegt im Wasser draußen. 200-300 Meter weit draußen. Wenn du Glück hast, so wie wir, war das Wasser sehr niedrig. Dann kannst du mit Warthose laufen, was aber echt anstrengend ist. Bei gutem Wetter hinschwimmen, das ist auch kein Problem. Das ist sehr flach da. Und du musst aber hochklettern irgendwie dann. Ach so. Und dann, dieses Schiff liegt da wirklich original festgefahren. Das ist komplett aus Beton. Und da liegt ein Cache drin. Kann ich nur empfehlen. Das ist so geil. Das Ding muss man gemacht haben. Ah, Luis hat jetzt mal aufgelistet. Das ist nett. 17.3. ist Joffrey Taschenlampen Event. Ja, meine ich doch. Am 24.3. ist Allerheiligen. Genau, das Alex. Event von Alex. Genau. Und dann gibt es den Tag an der Treue 30. am 30.4. Genau. Wismarbucht, siehst du? Wismarbucht, da liegt er. Und Renntin, ja. Naja, auf jeden Fall liegt ein Schiff und da musst du durchs Wasser laufen oder mit Boot oder tatsächlich auch, wenn das Wetter gut ist, kannst du echt hingehen. Also warmes Ostseewasser ist kein Problem. Und dann musst du auf der Schiffkabel, in dem Schiff ist dann auch der Cache versteckt. Das ist so ein Must-Have, wenn man länger dabei ist. Den muss man irgendwann machen. Und dann gibt es noch ein zweites Schiff davon, das liegt in Bremen, unten im Hafen und ist so ein Veranstaltungsschiff. Und die das haben schwimmt auch wirklich aufrecht wie ein normales Schiff, wie man das erwartet. Das Betonschiff liegt ja auf Grund. Und das kennen viele Kescher schon daher, dass die Dosenfischer haben da ihr erstes, die haben irgendwann mal eine CD gepresst, weil alle wollten eine CD haben von der Musik. Die machen so richtig Geocaching-Musik, also Themen, also von den Texten her. Okay. Und dann haben sie da ihr erstes, die CD vorgestellt, live praktisch. Und das war dann auch, das war fast, ich glaube, die Hälfte lag geladen gestern und die Hälfte verlost oder irgendwie, ich weiß es nicht, aber war schon eine sehr kleine Gesellschaft da drin und das war schon sehr. Ja, das hatte schon so Gänsehaut-Feeling, einfach weil es die erste CD für die war. Die waren also sehr angefasst und war schon toll. Und deswegen kannten die Treue. Und die Treue ist jetzt ausgeraubt worden, ne? Den Safe haben sie aufgebrochen oder was. Und da wurde jetzt gesammelt, da haben viele Geocacher gespendet. Und deswegen gibt es wohl so ein Event für die, die gespendet haben. Ne? Also nur, dass du bei der Treue mal so ein Begriff ist, was das beim Cachen eigentlich bedeutet. Ah, okay, ja. Also ist so, für Bremer, Hamburger ist das einfach eine bekannte Geschichte. Für viele andere auch. Ja, siehst du, www.treuebremen.de. Ja. Also ist ganz cool, das Schiff, ne, muss ich sagen. Das fliegt nicht Beton, läufst du rüber, das ist ganz komisch, wenn du darauf rumläufst. Also muss man mal erlebt haben. Und hatten sie da ihre Veranstaltung drin, ne? Und die Wände, das sah aus, als wenn die abgespritzt worden wären. Ne? Mhm. Der Schweiß sammelt sich natürlich an den Wänden von dem Scheißbeton und trocknet auch nicht weg und läuft auch nicht. Also es ist wirklich so, die Wände waren schon ziemlich eklig am Ende, das muss man schon sagen. Das ist dann bestimmt spannend, wenn dann irgendwie so Techno-Veranstaltungen sind, wo die Leute dann auch noch richtig rumhopsen. Also bei den Dosenfischern war ja nicht ganz so viel Bewegung der Masse da, wie das jetzt bei irgendeinem Hopse-Konzert ist. Ja, das hat gesagt, mein Gott, da tanzt ja überhaupt keiner. Das konnte sie gar nicht so. Ja, die Geocacher sind da so ein bisschen eigen immer, ne? Das ist schon anders. Ja, die brauchen ja eher die stämmigen Schritte durch den Wald. Ja, aber auch so, wenn so ein Event ist, dann. Dann geht er bloß nicht hübsch angezogen hin. Das ist egal, wo das ist, da kommt die trotzdem in Waldstiefel rein. Das finde ich immer ganz faszinierend. Das kann Heike immer gar nicht begreifen. Ja, aber Restaurant? Das ist egal, die wollen doch vorher noch cashen. Vorher cashen, hinterher noch cashen? Ja, das ist aber immer sehr ungewohnt für die Leute. Okay, ich glaube, jetzt sind wir auch langsam durch, ne? Oder fällt euch noch was ein jetzt? So spontan fragst du sowieso nicht. Wollen das jetzt auch nicht zwangsweise hier verlängern und wir müssen jetzt auch langsam. Die Dosenfischer nehmen gleich auf, die hauen das auch gleich raus, dann wollen die Leute das erstmal hören. Also von daher. Sonst überschlägt sich das alles. Haben wir alles durch, was die Leute uns gesagt haben? Spürhase. Oh Mensch, Junge, gib mir keinen Link. Ich kann auch hier nicht noch groß surfen. Den kann ich nicht mal anklicken, den muss ich mal kopieren. Was hat er denn da? Ist das auch von. Kann ich das nicht markieren? Ach, scheiße. Bei uns tanzt die Kompassnadel. Die haben schon getrunken, siehst du, wir müssen auch schon. Ach ja, DFDT, danke für die Treue. Stimmt, das ist doch so ein hübsches Lied von denen. Also die Dosenfischer-CD ist wirklich sehr schöne Musik. Du kriegst die Songs auch einzeln bei denen auf der Seite, dann kosten die eben nichts. Aber ist echt cool, weil es halt, das ist die einzige Richtung. Naja, es gibt jetzt mittlerweile gibt's auch noch ein, zwei mehr. Aber das ist so die Musik, die halt wirklich was mit Cashen zu tun hat dann. Naja, weniger die Musik als die Texte. Das klingt auf jeden Fall interessant, muss ich mal nachgucken. Das wir nennen es Dosenfischer, ja, ein Grammy für die Dosenfischer. CD ist fertig, ja. Dass die Leute die Links alle noch so da haben. Also ich finde diesen Chat ja faszinierend, muss ich sagen. Macht gut, Leute, war schön. Ja, wir machen so langsam. Süß, jetzt sagen sie alle Danke. Ja, Danke braucht keiner sagen. Wir haben ja unseren Spaß dabei. Wir müssen ja Danke sagen, dass ihr alle zugehört habt wieder. Erstaunlich viele wieder dabei. Ja, und wir sollten jetzt mal noch wirklich zusehen, dass wir für die Hörer, die es aus der Dose dann nachher lauschen, nochmal die Links auf der Seite zusammenfassen. Das machst du. Danke, mache ich. Werde ich morgen dann sammeln und dir zukommen lassen. Einmal die Daten der Events, dass wir das nochmal zusammenpacken und die Links, die wir heute so bei hatten. Ja, mach tatsächlich mal eine Sammlung, weil ich im Moment einfach so einen beschissenen Internetzugang habe, dass das wirklich quälend ist. Ich kann tatsächlich unsere Podhost-Seite im Moment nicht aufrufen. Ich kriege die nicht, die baut er sich nicht sauber auf. Ich weiß nicht warum. Und zwar wird er wahrscheinlich mitkriegen, dass er über eine UMTS-Karte geht und auf ein Mobil umschalten. Also nicht flickbar im Moment. Ich muss warten, bis ich meinen Telekom-Anschluss habe. Ja, dann sagen wir Tschüss, ne? Oder ist noch irgendwas? Nee, was ist da noch gekommen? Danke für die Angel. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß nachher mit dem Dosenfischer-Podcast. Beim Unterhalten habt ihr gut geholfen. Möchte ich auch nochmal erwähnen, wir werden das immer live machen, wenn es geht, finde ich. Ne? Das klappt besser, wenn die auch nochmal Fragen dazu stellen, dann wird das abwechslungsreicher, als wenn wir immer die gleichen Fragen stellen. Jetzt muss ich auch mal, das haben wir noch nie gemacht. Wie gefällt einem das als Gast? Sehr gut. Es ist total locker, ist total. Ich habe keine Waffe in der Hand. Nein, das ist total sympathisch. Nettes Gespräch mit Feedback, das finde ich echt. Also ich habe den das sonst mal aufgenommen. Vorher nur. Also das ist jetzt das zweite, dritte Mal so live etwa. Okay, jetzt gehen wir aber in die Nachbesprechung, jetzt brauchen wir die nicht mehr nerven. Wir haben jetzt auch fast genau 2 Stunden vor, das scheint auch so unser Limit zu werden, 2 Stunden. Also von daher wünschen wir jetzt allen alles Gute. Schönen Gruß auch nach Norwegen. Ich bin ja ein bisschen neidisch, ich muss das mal erwähnen. Aber jetzt schalten wir ab, los, ihr beide sagt jetzt auch wir mal Tschüss. Wir gehen ab an Schwerin, gute Nacht. Ja, genau, gute Nacht. Vielen Dank, tschüss. Sauber.